So, ich beginne mal. Hallo und zusammen. Willkommen beim Genusscast. Heute ist der Samstag, der 4. März 2017. Das ist die Genusscast-Folge Nummer 25. Wir sitzen im Phonodrom und wir sind diesmal nicht nur Martin und ich, sondern wir haben noch die Katja dabei. Hallo Katja. Moin. Du warst ja schon mal als stille Operatorin mit dabei. Und bei den Torten. Und bei den Torten mit dabei, ja. Stimmt, genau. Also nicht nur bei den stillen, sondern genau, auch bei aktiven. Genau, ich dachte nur, bei der Butterfolge warst du nur die Schmiererin. Ja, da war ich so erkältet. Genau. Und aber im Torten habe ich auch aktiv gegessen. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir sitzen heute wieder im Phonodrom zusammen. Das Wetter ist hervorragend draußen, muss man wirklich so sagen. Der Frühling kommt. Mhm. Und wir verfolgen mit dieser Sendung ja einen sehr starken höherer Wunsch, der uns schon öfters mal herangetragen wurde, sondern die haben ja gesagt, mach doch mal eine Sendung über Tee. Ja, es wurde ja auch dem Hörerwunsch Nachdruck verliehen, indem man uns einfach Tee zugeschickt hat, unaufgefordert. Was allerdings nicht von Sponsoren, sondern von einem Hörer, genau, der uns Tees geschickt hat. Genau, und zwar vielen lieben Dank an Daniel Voss, der kommt aus Brunsbüttel und hatte uns chinesischen Tee geschickt, also total nett und vielen lieben Dank für die super Einsendung. Wer uns was schicken möchte, darf es natürlich gerne tun. Wir freuen uns immer unheimlich über Fanpost. Die Adresse steht auf unserer Homepage, also ist öffentlich einsehbar. Die wird hier sogar auch angenommen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht meistens den Päckchen oder den Briefen irgendwie hinterherrennen, sondern kriegen die ganz komfortabel zu 90% sogar hier direkt ins Büro reingelegt. Das ist total nett. Ja. Ja, wir haben gesagt, wir wollten jetzt mal eine Teefolge machen. Das wird nicht die erste und nicht die letzte sein, weil... Ja, wir haben zu viele Teesorten. Das kann man gar nicht erst auf einmal schaffen. Und da wir eigentlich alle gerne Tee trinken, ja, haben wir, glaube ich, auch einiges drüber zu berichten. Ich bin ganz ehrlich mehr der Teekonsument. Ich bin da, muss ich sagen, glaube ich, der... Was sollst du sonst sein, der Tee-Anbauer? Wir bauen den auch nicht an. Ich dachte jetzt so, im Expertenwissen-Level bin ich dann definitiv unter euch, weil ihr da bedeutend mehr Ahnung habt, wie ich. Naja, darum. Weiß man nicht. Wir haben mal ein Teeseminar mitgemacht und wir trinken auch viel Tee, also von daher. Wir sind neugierig und fragen. Ja, wir haben natürlich auch zu dieser Sendung ein paar Warnhinweise, Martin. Die kannst du vielleicht mal sagen. Genau. Tee ist auch schädlich. Tee ist auch schädlich, genau. Deshalb, also wir sind schon gerade praktisch mittendrin, denn Tee enthält Koffein. Ja. Manchmal auch Tein genannt. Das ist aber der gleiche Stoff wie, sogar derselbe Stoff wie Koffein. Also deshalb nennen wir ihn auch besser Koffein. Und wir wissen ja, na, Koffein macht wach, hält lange wach. Und erhöht die Herzfrequenz, den Blutdruck und so. Und das sollte man natürlich nicht übertreiben, das ist ganz klar. Da sagen dann Leute, ja, aber es gibt doch auch Tee ohne Koffein. Eigentlich nicht. Ne? Also Tee ohne Koffein. Also es gibt, wir kommen dann vielleicht noch beim chinesischen Tee drauf, Tee, der vielleicht etwas weniger Koffein enthält, aber also richtig ohne. Also man kann das herstellen. Es gibt so Verfahren und der schmeckt dann meistens anschließend noch nicht mehr so. Und der echte Tee ist nämlich kein Kräutertee, das müssen wir auch gleich dazu sagen. Bevor wir auf das kommen, müssen wir noch über einen anderen Stoff sprechen, der ebenfalls im Tee enthalten ist, der noch nicht so lange bekannt ist. Das ist nämlich das Theophyllin. Theophyllin, man kann am Namen schon erkennen, was es ist. Der erste Namensteil kommt nämlich von Tee. Allerdings schreibt man es mit TH. Und Phyllin ist natürlich Phyllos, das Blatt drin. Und das ist ein weiterer Stoff, der im Tee enthalten ist und der auch sich auf die Gesundheit auswirkt. Nämlich, Naja, gut, der ist schon länger entdeckt, sehe ich gerade, als ich die Wikipedia aufschlage, 1888. Ich kenne das als Medikament. Ja, und der steigert die Leistung des Herzens und wirkt harntreibend. Und dann kommt noch dazu, dass der Tee eben auch noch Gerbsäuren enthält. Die sind auch noch verdauungsanregend. Das heißt also, bestimmte Tees sind nicht nur harntreibend, sondern wirken sich auch darauf aus, dass man dann vielleicht noch andere Geschäfte zu verrichten hat auf dem stillen Örtchen. Und von daher muss man schon ein bisschen aufpassen, also nicht zu viel davon trinken. Ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass natürlich auch Tee ganz viel schlechte Eigenschaften mitnehmen kann. Also, beziehungsweise, ja. Aber wenn man das ist wie immer so, wenn man Sachen in zu hohem Maße trinkt, dann ist es oder isst, zu sich nimmt, dann ist es immer, ist es immer schädlich. Das ist bei allem Essen so, wenn du zu viel davon hast, dann ist es tatsächlich auch ungesund. Und in geringen Mengen ist das sicherlich alles gut. Also der Tee ist anregend, ich gebe auch die Verdauung an, das ist ja auch was Positives. Ja. Und und von daher ist es, dann ist es auch so, manche Tees, die enthalten dann noch Antioxidantien und sowas. Also man sagt auch, dass das irgendwie auch sonst noch gesundheitlich gut ist. Also es gibt viele positive Aspekte. Nur man sollte halt nicht zu viel davon nehmen. Und letztlich das Theophyllin in geringen Mengen ist es ja auch positiv, weil es die Herzleistung steigert und den Stoffwechsel anregt und so. Ja, vielleicht noch ein Warnhinweis, was jetzt nicht von den Inhaltsstoffen her ist, glaube ich eher vielleicht atmosphärisch. Wir haben heute hier auch einen Wasserkocher natürlich auf dem Tisch stehen. Die Tees alle, sind alle lose Tees, die werden wir alle hier frisch zubereiten. Das heißt, es können also ein paar Zubereitungsgeräusche hier und da entstehen, was klappern oder was knistern. Bitte einfach davon abzusehen. Wir probieren mit Auphonic dann anschließend das alles wieder so schön glatt zu ziehen, wie es nur geht. Bei den Live-Zuhörern, die kriegen quasi jetzt die Premium-Qualität, so wie es gerade hier rauskommt, einfach raus. Ja. Also wenn es euch dann teilweise dann zu klapprig wird oder sonst, einfach im Chat Bescheid sagen oder über Twitter oder sonst irgendwas oder in dem Augenblick ein bisschen runterdrehen, dann probieren es relativ uns zurückzuhalten, aber es geht halt nicht anders, wenn wir frischen Tee konsumieren wollen. Genau. Wir haben auch ein Teethermometer, also man kann sich ein Wasserthermometer, man kann sich also einige Zubehör kann man sich als Teetrinker auch noch beschaffen. Da kann man dann die richtige Temperatur nachmessen, denn je nachdem, was man für einen Tee trinkt, braucht man eine unterschiedliche Temperatur. Wir starten ja auch mit weißem Tee, den man nicht so heiß aufgießen soll. Also weißer Tee ist wie grüner Tee. Also 65 Grad. Hier steht zwar drauf 65 bis 75, aber die Teekenner sagen, 75 ist schon ein bisschen zu heiß. Vielleicht noch ein Hinweis zum weißen Tee. Es gibt ja, der weiße Tee ist ja quasi ein grüner Tee, bloß der früher gepflückt wird. Nee. Das ist nicht der mit den Gerbstoffen, die da nicht so stark sich drin. Ja, es wird nicht so lange oxidieren gelassen. Also manchmal nennt man das auch fermentieren. Da gibt's in der Wiki, war da so eine ganz schöne Tabelle drin. Hast du die gesehen? Genau. Und zwar unter, habe ich schon verlinkt, chinesische Teekultur. Da gibt es ein Unterkapitel Teeanbau und Teesorten. Und da ist auch die Abbildung drin. Beim normalen Tee auch drin. Da sind eben die sechs chinesischen Teesorten drin, mit einer Tabelle, wie die verarbeitet werden. Das sind eben grüner Tee, weißer Tee, gelber Tee, Oolong-Tee, Pu'er-Tee und roter Tee, beziehungsweise schwarzer Tee ist das gleiche. Also roter, schwarzer Tee. Ja. Das sind also die Sorten und die werden halt unterschiedlich verarbeitet, kann man sehr schön in dieser Tabelle sehen, also ist schon verlinkt und man macht halt unterschiedliche Dinge mit den frischen Teeblättern, die werden Beim Oolong war das mit dem Abdecken, stimmt, da steht ja auch überdacht. Die werden geerntet und sobald sie geerntet sind, fangen sie eigentlich auch an schon zu welken. Und das ist, da gibt es jetzt nur den grünen Tee als Ausnahme, da kommen wir dann ja noch drauf. Da wird das Welken direkt verhindert. Beim weißen Tee, mit dem wir anfangen wollen, wird das Welken, findet das Welken zwar statt, aber nur ein ganz kleines bisschen und wird auch sehr schonend gemacht, also nicht in der Sonne. Und dann beim Welken, da entstehen eben schon Geschmacksstoffe. Ne? Also die Enzyme, die da drin sind, die sozusagen das Welken vorantreiben, sorgen auch schon für einen bestimmten Geschmack. Und dann gibt es zwei Verfahren. Da gibt es einmal das Verfahren der Erhitzung und dann wird erst getrocknet. Bei dem, den wir hier haben, das ist der Paimutan, den man daran erkennt, dass es ganz große Blätter sind. Der wird, wenn ich das richtig, also ich sehe es jetzt hier nicht in der Wikipedia, aber ich glaube, der wird sofort getrocknet, sodass die Blätter so groß bleiben. Denn wenn man erstmal erhitzt, dann werden die Blätter halt immer kleiner, je mehr sie verarbeitet werden. Und das ist also sozusagen der weißeste unter den weißen Tees. Und man startet deshalb mit den weißen Tees, weil weiße Tees halt nicht so intensiv im Geschmack sind. Und wenn man zuerst, genau, wenn man sehr delikat. Wenn man jetzt zuerst einen Parfümierten trinken würde, hätte man nichts mehr vom weißen Tee. Obwohl weiße Tees auch zum Parfümieren verwendet werden, weil sie halt auch geringen Eigengeschmack haben. Mhm. Wenn man jetzt halt den Teegeschmack wirklich verändern will, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, die auch zu nehmen. Aber wir haben die grundsätzlichen Sachen noch gar nicht gesagt. Wir haben sie zwar verlinkt, nämlich von welcher Pflanze kommt der Tee überhaupt? Von einem Strauch, oder? Ja, von einem Strauch, ja. Genau. Teebaum ist ein Strauch. Das heißt zwar Teebaum, aber es ist ein Strauch. Außer in Assam, wo der Strauch so hoch wächst, das sah aus wie ein Baum, aber es bleibt ein Strauch. Biologisch. Gut, die alten Pu'er-Teesträucher sehen auch baumartig aus dann mit der Zeit. Der Teestrauch, Camellia sinensis, ist der wissenschaftliche Name, oder sieht man schon, sinensis aus China. Da kommt der Tee auch ursprünglich her. Und, aber du weißt, dass man später noch eine zweite Sorte entdeckt hat. Ja. Genau. Das hatte ich ja schon angedeutet mit dem Baum. Da kommen wir dann noch drauf. Ist die Katja schon dabei. Wir haben den jetzt aufgegossen. Wie lange muss der jetzt ziehen? Zwei Minuten. Ja. Also nicht sehr lang. Also man muss vielleicht nochmal, ich kann mal ein paar optische Eindrücke von diesem Tee machen. Also ich habe hier den Tee, haben wir überall im Teeladen gekauft. Das ist alles jetzt in so 50 Gramm Verpackungen, wie ich jetzt den gekauft habe. Auch ein lokaler Tee. Kommen wir auch noch auf die Teeläden, genau. Das mag ich auch noch. Lokaler Teeladen in Berlin. Und es ist ein weißer Tee und ich wollte den weißen Tee haben, weil der hat extrem große Blätter. Und ich finde es total angenehm, wenn so ein Tee nicht so krümelig ist. Und wenn du auch einen guten Filter hast, dass dann unten der ganze Tee Krusch da, Krümel dann in der Kanne drin ist, sondern wenn er große Blätter hat, dann löst er sich auch gut raus und hat halt wenig Stoffe, die sich unten absetzen. Das haben wir aber neulich im Teeseminar gelernt, weil wir haben ja jetzt auch die Eimerbeutel hier, weil es auch sehr praktisch ist, aber dass man das Papierfiltern hat, dass dieser ganz feine Dust, dass der nämlich nicht mehr durchkommt. Ja, ja. Weil das oft gerade bei den weißen Tees und bei den grünen Tees so auch noch ganz viel an Geschmack gibt. Okay. Und eine Freundin von mir, die mit beim Teeseminar war, meinte, sie hat das danach mal im Vergleich aufgegossen und das stimmt, meinte sie. Also mit den wiederverwendbaren Filtern, Metallfiltern, was auch immer, da kommt halt dieser Dust mit durch und die schmecken ganz anders. Also viel aromatischer. Also der Tee im Rohmaterial riecht auch leicht süßlich. Also wenn du jetzt mal hier reinriechst mit der Nase, der riecht wirklich schön leicht süßlich. Ja. Also man merkt noch, dass es ein pflanzliches Produkt ist. Das merkt man hier auch schon vom Geruch, vom Aussehen natürlich auch. Wir werden nachher noch andere sehen. Da hat man diesen Eindruck gar nicht mehr so. Ja. Genau, das ist jetzt der weiße. Zwei Minuten gezogen, jetzt geht's los. Genau, können wir mal testen. Das waren jetzt, bei wie viel Grad wurde der jetzt aufgegossen? Wir müssen bei 5, wir haben es vergessen zu messen. Wir können das aber gleich noch tun. Ich habe das nach Zeit abkühlen lassen. Da wir einen normalen Wasserkocher haben, der praktisch bei 90 Grad abschaltet, gell? Lassen wir den jetzt einfach praktisch abkühlen. Ein bisschen ab. Beziehungsweise wir haben da noch kaltes Wasser stehen, das heißt, wir könnten auch gegebenenfalls dann die Wassertemperatur auf das richtige Grad halt dann noch nachregulieren. Ja, ist ein bisschen zu heiß, ist nämlich jetzt 70 Grad in der Tasse, aber wenn dann beim Aufgießen war es natürlich ein bisschen mehr. Na, geht gerade so, 75 Grad, kann man sagen. Ja, gut. Dann probieren wir mal dran riechen. Ja, ja, noch ein bisschen Geruch. Süßlich, ja, und süßlich. Ich finde, der riecht wenig. Ich finde, der riecht. Ich rieche sonst immer an den aufgegossenen Blättern. Beutel, ja. Aber das macht sich. Er hat ja noch eine dünnwandige Tasse, was man eigentlich nutzen sollte. Mhm. Weil man dann, weil sich der Geschmack dann besser entfaltet. Genau, wir haben jetzt beide so eine dickwandige Keramiktasse. Ja. Es tut mir leid, ich hatte nicht mehr so eine Tasse. Ja. Also sehr mild im Geschmack. Sehr zart, ja. Sehr zart, mhm. Ja. Ja. Und man merkt, das ist doch was für Leute, die wirklich zarte Geschmacksknospen haben. Ich hole uns mal so ein Cuvée im Glas, oder? Mhm. Dass er das ausschütten kann. Genau, wir sollten da eventuell was hinterher wegschütten, weil es sonst zu viel Koffein ist. Also wenn wir die ganzen Tees hier durchprobieren, werden wir mal aufgedrehter. Ja, das ist ein bisschen wenig. Wir müssen ja das alles wegschütten. Ja, können wir ja aufschütten, können wir ja neu machen. Das ist kein Problem. Wir können noch ein zweites Mal, das ist nicht das Thema. So, ja, während Peter hier noch rumläuft. Wir haben ja auch noch eine Schüssel hier, genau. Aber man kann sich dran gewöhnen. Man muss den vielleicht auch noch ein bisschen stehen lassen, dann dunkelt er auch noch ein bisschen nach. Ja. Ist ja jetzt ja sehr hellgelb, da hat er die Bezeichnung weißer Tee. Hm. Aber wenn du dich erinnerst, wir hatten bei dem Teeseminar sogar noch einen Tee, der noch zarter, naja. Von der Tasse her war. Der, ja. Da hat man kaum eine Färbung gesehen. Mhm. Mhm. Ja. Und der muss jetzt 2 Minuten ziehen? Oder wie lange muss 2 Minuten, ja. 2 Minuten ziehen und dann ja. Bei 60 Grad warm Wasser. Was passiert denn bei dem, wenn man den zu lang ziehen lässt? Der wird bitter, ne? Weißer Tee? Ja, die werden alle bitter, wenn man sie zu lange ziehen lässt. Beim weißen Tee sicherlich auch. Also das schmeckt dann so ein bisschen komisch pflanzlich. Okay. Man kann vom weißen Tee auch noch einen zweiten Aufguss machen, wenn man will. Genau. Machen das nicht die Asiaten, dass den ersten Aufguss beim grünen Tee wegschütten? Beim grünen Tee, ja. Beim weißen Tee vielleicht nicht, weil der sehr, sehr teuer ist. Ja. Aber der zweite Aufguss ist unter Umständen besser. Mhm. Wir werden das nachher beim grünen Tee auch machen müssen, also dass wir den zweiten Aufguss noch probieren. Bei da müssen wir doch den Filter so nehmen irgendwie. Ja. Da müssen wir das. Ja. Oh ja. Mhm. Und wie viel Gramm von dem Tee hast du jetzt reingemacht für diese 3 Tassen? Also was ist da die Dosierung bei dem weißen Tee? Also ich habe jetzt das. Bei dem ist es irgendwie schwer, weil der so große Blätter hat. Ich habe versucht, überhaupt was mit diesem Löffel aus dem Beutel zu kriegen. Ich mache das immer so nach Bauch. Okay. Also ich mache eigentlich für die kleinen, also so wie im Teller, dass gehen so ein halber Liter geht rein. Hier geht ja in die Kanne mehr, aber ich habe ja hier auch so ungefähr einen halben Liter aufgegossen, würde ich sagen. Und dann nehme ich immer so 2 bis 3 Teelöffel. Okay. Und dann schaue ich immer, was, also bei dem ist jetzt ein bisschen, habe ich vielleicht auch einen halben mehr, weil so wenig rauf mitkam. Ja. Mhm. Ja, ja. Also ich hatte das mal im Teeladen gefragt, wo wir immer trinken. Und die meinten auch, sie nehmen so 2 bis 3 Teelöffel für die Kanne. Und das ist macht sicherlich jeder auch ein bisschen anders voll und die haben ja alle irgendwie unterschiedliche Blattgrößen, die Tees. Und wie groß ist die Kanne? Ist es ein halber Liter? Liter. Die also, haben halber Liter. Okay. Ja. Also 2 bis 3 Teelöffel für einen halben Liter Wasser. Mhm. Okay, das war noch. Naja, es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Da muss man probieren. Und in Deutschland macht man die Tees in der Regel sowieso ein bisschen schwächer. Mhm. Also in Japan oder sagen wir mal überhaupt Japaner neigen halt dazu, den Tee sehr, sehr stark, für unsere Verhältnisse sehr, sehr stark zu machen. Mhm. Ja. Also das ist, also das habe ich leider, das habe ich selber auch erlebt. Wir hatten ja, ich habe ja mal während meines Studiums 3 Semester lang Japanisch gemacht, da hatten wir auch 2 Japanisch-Dozenten. Und der eine hat es noch stärker als die andere gemacht. Also sie haben den Tee sehr, sehr stark getrunken. Also würde er mir schon gar nicht mehr schmecken. Aber das ist halt eine Frage der Gewohnheit. Ja. Ja. Ich habe nur gelesen bei dem Pyai Moitan heißt er, glaube ich, richtig, gell? Ja, ist so, heißt übrigens irgendwie was mit Pfingstrose. Müssen wir noch mal in der Wikipedia nachschauen. Weiße Pfingstrose heißt genau, das. Weiß, genau, Pfingstrose, genau, Knospe von Blättern, genau. Mir wurde mal gesagt, dass es wohl der zweitbeste weiße Tee sein soll. Keine Ahnung, also es ist wohl auch ein sehr teures Produkt. Also ich habe jetzt auch, weiß nicht, was sie gekostet haben, aber die waren, sind wohl so die Oberliga der Tees, in der man unterwegs ist. Ja. Genau. Das merkt man immer im Teeladen, wenn ich den Tee dann getrunken habe und geschmeckt hat und ich den kaufe und dann irgendwie über 20 Euro auf einmal bezahle. Ich habe, glaube ich, auch für die 5 Verpackungen habe ich knapp 20 Euro bezahlt oder so. Also wir werden hier gleich noch auf sehr, sehr teure Tees stoßen. Also man kann im Grunde beliebig viel Geld dafür ausgeben. Was man vielleicht noch sagen könnte, wo wir gerade dabei sind, wo kann man in Berlin gut Tee kaufen? Ja, etliche Teeläden. Etliche Teeläden. Ich habe vorhin noch mal bei der bei der Suchmaschine meiner Wahl nachgeschaut und das ist unglaublich. Also Teeläden gibt es hier fast an jeder Ecke und ich denke, das gilt bundesweit. Aber wir können ja mal so ein paar nennen, wo wir einkaufen. Einfach mal, also jetzt nicht als Werbung, aber wenn wir viele nennen oder wenn wir mehrere nennen, ist das ja keine wirkliche Werbung. Genau, also ich glaube, eurem Lieblingsladen ist klar, ne? Wo er auch gerne das TTT. TTT in Charlottenburg. Schöneberg in der Goldstraße, wo man ja auch so schön sitzen kann, wo wir häufig sitzen. Katjas Büro ist das ja sozusagen. Und da haben wir auch das Teeseminar mitgemacht. Und das ist praktisch unser Provider, wenn man so will. Genau, ich bin einfach nur, also ich kenne den Laden natürlich auch. Schönen Gruß an Einhard auch an dieser Stelle. Ich war einfach bei mir mal lokal, bei meinem Arbeitsplatz. Wenn ich zur S-Bahn laufe, gibt es einen Teeladen. Der hat normalerweise immer zu, wenn ich vorbeigehe. Weil der macht morgens um 10.30 Uhr erst auf. Da bin ich schon im Büro. Und wenn ich rausgehe, ist meistens nach 18 Uhr. Und ich habe nie die Gelegenheit drin gehabt, da mal vorbeizugucken. Habe aber dann jetzt letzte Woche die Gelegenheit ergriffen, um da mal rechtzeitig reinzugucken und war sehr überrascht, dass es ein sehr kleiner Laden ist, aber eine sehr, sehr große Auswahl an Tee hatte. Und wie viele Tees haben die denn? Ich weiß es nicht, was sie haben. Okay. Also der Laden ist vielleicht so groß wie das Phonodrom hier, würde ich sagen. Haben halt so Tee-Zubehör und halt Tee. Also hauptsächlich, also logischerweise losen Tee, ne, ganz klar. Und der heißt, hört man, Tee Haag und ist in der Schlossparkpassage Wildenbergstraße in Berlin-Buch. Und da habe ich halt einfach mal bin reingegangen, habe gefragt, so was an Teesorten zu haben, die jetzt nicht so gängig sind, also die ich nicht jetzt unbedingt an jeder Ecke bekommen kann. Und ob sie mir 2, 3 Empfehlungen aussprechen könnte. Und da die Empfehlung habe ich mitgebracht. Und man hat dann, also ich hatte den Eindruck, sie hat auch Ahnung davon, was sie da sagt und was sie verkauft. Konnte mich da auch sehr, sehr gut beraten. Und Tee ist auch kein günstiges Lebensmittel, wie wir schon gesagt haben. Gerade so die Qualität hochwertig. Günstige Sorten, aber wir versuchen halt hier auch hochwertigen vorzustellen und der wird natürlich dann schnell teuer. Also es hat jetzt, glaube ich, nicht viel zu tun mit Beuteltee, den man irgendwie günstig erwerben kann. Oh, komm drauf, ja. Aber ganz interessant war, ihr habt hier losen Tee, da steht ja immer eine Marke drauf, also von wem der ist. Und das Interessante war, hier standen nämlich keine Marken drauf. Das ist mir erst dann anschließend aufgefallen, dass da jetzt kein... Du meinst den großen Teehändler? Genau. Den Teehändler, ja. Ja, da muss ja auch ein großer Teehändler hinterstecken. Ja, müssen da eigentlich schon. So viel gibt es auch nicht. Ja, ja. Also hier in Berlin, um nochmal zu den Teegeschäften zu kommen, kenne ich noch von früher, also wirklich noch zu Westberliner Zeiten, King's Tea Garden ist am Kudamm. Da habe ich neulich gerade in der Zeitung irgendwie einen Artikel gelesen, den gibt es halt schon seit über 30 Jahren oder seit irgendwie in dem Dreh und wird wohl auch noch von demselben Herrn geführt und die hatten damals eine riesige Auswahl auch. Ja. Und dann gibt es ja diese ganzen von den Versand, die auch Versand machen, so Teegschwendner und so, die haben ja auch oft mehrere Filialen. Ja, klar. Also hier die wir jetzt hier genannt haben, sind ja alles welche, die von verschiedenen einkaufen. Also sicherlich noch zu nennen, in Berlin ist das Teehaus Charlottenburg, die Pinsky in der Kommestraße. Warst du da schon mal? Nee, da war ich noch nicht. Also ich meine, ich bin da schon mal vorbeigekommen, aber ich war noch nicht drin. In der Krumme Straße bin ich früher mal schwimmen gegangen, weil da so ein schönes Jugendstil-Schwimmbad ist. Es ist in Charlottenburg und es ist nicht weit von der Wilmersdorf, also man findet es auch sehr leicht. Und das ist auch ein, also dieses Teehaus hat auch eine große Auswahl. Jedenfalls kann man das hier auch so im Internet sehen. Ich glaube 400. Das am Stuttgarter Platz, hast du das gefunden? Nee, Stuttgarter Platz ist aber ganz in der Nähe. Was das Robert hat erzählt. Ja, genau. Warte, das hat danach hatte ich auch gesucht, aber ist nicht gleich gefunden. Vielleicht kannst du noch mal gerade suchen. Ich kann sonst noch auf andere zu sprechen kommen. Hier direkt auf der Schönhauser, also ja. Unweit vom Phonodrom. Wir sind ja in der 64 und das ist in der 60. Haus Nummer 60 ist Jackies Teeladen. Die haben 400 Sorten. Also eine ziemlich große Auswahl auch für so einen sehr kleinen Laden. Also lohnt sich vielleicht auch. Und du hattest jetzt das... Ja, das ist am Stuttgarter Platz. Ja, sag mal. Das ist der Berliner Teesalon. Mhm. Aber das ist, glaube ich, mehr, wo Nein, man die trinken kann. Ah, die verkaufen. Die haben Ausschank und Verkauf. Ah ja. Also wie das TTT auch. Die haben ja auch Ausschank. Genau. Hm. Wie hieß es gerade eben? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Berliner Teesalon. Berliner. Ich tue es auch gleich verlinken in die Shownotes. Stuttgarter Platz, sagst du? 15. Berliner Teesalon. Ja, habe ich auch. Ja. Auch sieht auch eher wie so ein Traditionshaus aus. Ne? Na, ich glaube, die... So lange gibt es die. Also Innenausstattung ist jetzt hier gerade nicht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es reicht in der Suchmaschine der Wahl was einzugeben und es gibt wahnsinnig viele Teeläden in Berlin. Also unglaublich. Und anderswo natürlich auch. Also ist schon auch mittlerweile, glaube ich, habe ich das Gefühl, zwischen der ganzen Kaffeekultur und Kaffeerösterkultur, auch jetzt gerade bei dem, ich würde sagen, nicht bei den Jugendlichen, aber bei dem, bei den Zielgruppen, die eigentlich auch auf einen guten Kaffee stehen, die auch dann natürlich auch Vorzug in so einen Teesalon reingehen oder in so ein Teehaus, um halt da einen guten Tee zu trinken und gemütlich beisammenzusitzen. Ja. Und Tee hat ja noch mehr was Gemütlicheres als ein Kaffee, gell? Ja. Und das lädt ja auch zum Verweilen ein. Genau. Ja, machen wir weiter? Ja, wir machen gerne weiter. Genau, da kommt erstmal hier die Restetasse. Genau, ja. Wir haben ja in China angefangen. Wir werden später nochmal auf China zurückkommen. Denn aus China gibt es eine Menge Tee. Das ist ja auch das Ursprungsland des Tees. Von daher ist es auch in verschiedene andere Länder gekommen. Also auch die japanische Teetradition ist natürlich aus China übernommen worden, wie eben viele kulturelle Dinge aus China in Japan übernommen wurden. Allerdings wird in Japan natürlich inzwischen auch Tee angebaut, zwar auch sehr viel, wobei allerdings sehr wenig Tee exportiert wird, weil in Japan der Tee inzwischen das Nationalgetränk ist und die brauchen einfach so viel selbst. Die brauchen sogar so viel, dass sie sogar noch Tee hinzu importieren müssen. Das ist wirklich unglaublich. Also China und Japan sind wirklich die traditionellen Tee-Nationen. Ja, von da aus, also der riecht gut. Von China aus kam der Tee dann nach Europa. Und wo sich bereits der Kaffee ausgebreitet hatte, also insbesondere in Großbritannien. Und die sind dann irgendwie später auf den Tee gekommen. Da hast du ja noch ein Buch, auf die Bücher sollen wir vielleicht noch kommen. Ja, hier, The East India Company Book of Tea. Genau, East India, geht's um den Teehandel. Die sogenannte East India Company war da ja auch vorrangig tätig. Aber man denkt da schon an Indien, aber Indien war bis dahin noch gar kein Teeland, das kam ja später. Aber East India Company hat natürlich auch mit China gehandelt und eben sich um den Teehandel gekümmert. Im Übrigen hat mir Hackbeat eine Serie empfohlen, wo es um die East India Company geht. Tabu, habe ich auch gesehen. Sehr empfehlenswerte Serie. Da wird natürlich ein sehr negatives Bild von der East India Company vermittelt. Ja. Vermittelt. Naja, die war eigentlich wahrscheinlich wie immer in der Mitte. Ja, und im 19. Jahrhundert hatten dann Leute die Idee. Oder Asterix und Obelix haben es doch nach Großbritannien gebracht. Kennst du Asterix und Obelix bei den Briten? Ja. Da wissen wir, wie der Tee nach Großbritannien gekommen ist. Genau, jetzt wo du es sagst. Im 19. Jahrhundert hatten die Briten überlegt, Mensch, das mit dem Tee aus Indien können wir denn nicht in einer unserer Kolonien auch anbauen, wo so ähnliche wo es so ähnliche Witterungsbedingungen gibt. Denn das Besondere beim Tee ist, der wächst halt nicht überall. Der wächst in tropischem, subtropischem Klima, aber dann noch braucht er noch hohe Höhen. Genau. Also das ist halt auch noch das Problem. Und dann kam man auf die Idee, naja, in Nordindien, so an der Grenze zu Nachbarländern, die man so dann in Großbritannien sowieso für China hielt, haben wir doch ähnliche Bedingungen. Und da hat man dann angefangen, in einer Gegend namens Darjeeling eben Tee anzubauen. Ja, und da hatte man großen Erfolg damit. Und damit war eine neue Teetradition geboren in einem Land, wo es eigentlich keine Teetrinker gab. Das stimmt, ja. Die Inder haben erstmal keinen Tee getrunken. Inzwischen tun sie das auch. Das haben sie aber von den Briten immer noch. Mhm. Ja, und da haben wir dann natürlich den ersten Darjeeling, nämlich ein, also hier steht drauf, ein Flugtee, also Qualität Flugtee, kommen wir gleich noch was dazu. Mhm. Ein schwarzer Darjeeling, dann kommt die Abkürzung FTGFOP1, was uns gleich gerade ja sagen, was es heißt. Genau. First Flash, Tester Valley. Hier steht drauf, ein typischer Darjeeling Frühlingstee vom Qualitätsgarten Tester Valley. Hocharomatisch, süßlich blumiger Geschmack mit unglaublicher Länge. Top-Tee, steht hier wirklich drauf. Dann für die Zubereitung ein Teelöffel pro Tasse mit kochendem Wasser übergießen, 3 Minuten ziehen lassen. Mhm. Ist vom Blatt her auch, würde ich sagen, ziemlich groß, also ist auch nicht sehr krümelig. Riecht auch sehr süßlich in der Packung, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist wirklich, riecht sehr, sehr angenehm. Und dieses süßige, blumige kann ich mir gut vorstellen. Ja. Katja, erzähl mal was. Ja, gib mal die Abkürzung her. Ich habe mir die jetzt alle gemerkt. Na klar. Ich denke, du bist gut vorbereitet. Ja, das ist auch nicht ganz, ganz einheitlich, wie das abgekürzt wird. Auf der Homepage steht also 12 bis 14 Gramm für 1 Liter weiches Wasser mit 90 Grad. Ziehzeit 2,5 bis 3 Minuten. Dieser Tee ist, der Tista Valley ist einer der wildesten Himalaya Flüsse, genau, Flüsse und fließt vom durch die Darjeeling-Berge. Im Testertal liegen eine der ältesten Teegärten von Darjeeling, wie Gile, glaube ich, wird sie geschrieben. Jelburn, Namring, Ungli, Samabeng, Tukta und dann Tester Valley. Das sind sowohl Tista Valley, ja. Genau. Also. Wird handgepflückt, sagen die hier. Ja. Feines Tippy Golden Flowery Orange Pico. Heißt? Wann? Na, das Feine ist, das steht dann für die allerhöchste Teequalität, ne? Das OP hinten, das ist Orange Pico, das steht eigentlich nur für die königliche Qualität, also Orange nicht für die Farbe, sondern Orania, die königliche Herkunft. Und die einfachen haben dann halt nur so ein FOP drinne, Floral Orange Pico, das ist die einfache indische Variante. Das ist die Golden ist dann nochmal ein bisschen besser. Und dann gibt es noch die Special Finest Typing Golden. Okay. Ja. Orange Pico. Und das ist, und wenn irgendwo ein B drin ist, ist Broken, dann ist es halt einfach ein Broken Tea und kein Blatt Tea. Ja. Broken Tea sind halt zerkleinert, wie man sie vielleicht braucht. Achso, und dann CTC gibt es noch, die maschinell so. Ist also die höchste Qualität, was man kriegen kann in dem Bereich? Mit S vorne. Mit Special. Okay, noch Special, noch besser. Aber das Special, hast du das jemals schon? Ich habe das noch nie gesehen. Ja, also ich habe jetzt hier die Liste vor mir. Also bei mir auf der Liste steht es nicht, aber egal. Ich habe hier die Liste aus der Wikipedia. Ja, ich habe auch die Liste. Im Artikel Ich habe die beim Artikel T. Da gibt es das ja, S vorne nicht. Noch bei der Diening mehr. Ah ja, das sehe ich gerade, genau. Ja, muss man vielleicht nicht so viel drum geben. Also sind immer Hauptsache die besten. Es schmeckt. Ja. Genau. Die Pflückerinnen, das sind übrigens meistens Frauen, kommen übrigens, sind oft Wanderarbeiter aus Nepal, die dort arbeiten, denn das ist ja saisonal. Also vor allen Dingen im Frühling und im Herbst, also First Flush und Second Flush sind die Haupterntezeiten. Hast du das schon erwähnt mit was gepflückt wird? Noch nicht. Ja, ja, genau. Leaves. Also die Knospe und zwei Blätter pflückt man also immer nur sehr wenig, immer die feinen Triebe. Und wie gesagt, es gibt diese Hauptperioden, also vor allen Dingen Frühjahr, Februar bis April und dann nochmal Juni bis Anfang Juli, das ist der Second Flush. Und inzwischen, wegen des hohen Bedarfs, wird auch zwischendurch geerntet. Das nennt sich dann In-Betweens, also zwischen First und Second Flush. Und dann gibt es natürlich auch Autumnals nach dem sommerlichen Monsunregen. Kräftiger, die kann man dann auch nochmal ernten. Ja. Farbe ist wirklich so goldgelb, wirklich sehr hell. Mhm. Also die unterscheidet sich, wir haben noch nebendran das Glas mit dem weißen Tee stehen. Es ist vielleicht zwei Nuancen dunkler als der weiße Tee. Mhm. Man trinkt den auch ohne Milch, ganz klar. Da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, und ohne Zucker. Ja, ja. Ich glaube, Jilin kann man auch einen Spritzer Zitronen noch mit reinmachen. Ich persönlich trinke den gerne auch so einfach nur pur. Und ja, mit der Zitrone, das macht man ja da, wo das Wasser sehr so, ja, hart ist. Ja. Es geht ja eigentlich in Berlin. Den wir nachher haben, da kann man fast alles ran ja. tun. Und inzwischen, ohne den zu versauen. Inzwischen nehmen ja auch viele Leute Wasserfilter und so, dann braucht man das gar nicht mehr. Ist aber, finde ich, trotzdem fein, aber sehr kräftig. Also ich finde, im Geschmack ist der... Ich finde den gerade gar nicht so... Ich finde den ein bisschen... Vergleichsweise, also, wir hatten ja erst den... Im Verhältnis zu dem Weißen ist er kräftiger. Ich finde ihn ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Ich finde den... Ich habe schon bessere getrunken. Na, wir haben ja gleich noch einen. Ich bin da kritisch. Ich bin auch meistens kritischer als Ma. Wir haben ja gleich noch einen sehr teuren. Wir werden nämlich noch einen Flugtee trinken. Also Flugtees sind natürlich Tees, die man vielleicht nur bedingt oder nur in kleinen Mengen kaufen sollte. Gibt es sowieso nicht so viel davon. Die werden nämlich eingeflogen, direkt nach der Ernte. Das sind also die ersten Tees. Und die großen Teehandelsfirmen haben davon auch nur immer sehr wenig. Man muss also, wenn man weiß, die sind jetzt da, sofort zuschlagen, dann sind sie nämlich schnell weg. Genau. Und wir haben ja guten Kontakt zum Teeladen und sind da auch. Wir sind einfach ständig da. Und deshalb kriegen wir das auch mit und kaufen dann was davon. Nur was täglich da ist, kriegt man das mit. Nur sie sind natürlich auch wirklich sehr, sehr teuer. Wobei ich den beim Darjeeling Flugtee 2016, den wir als nächstes trinken werden, ich hoffe, dass er dann auch hier noch überzeugt, da konnte ich mich nicht zurückhalten, weil der so gut war. Aber es ist ja auch so tageszeitenabhängig, welche Tees, also man kann den gleichen Tee irgendwie aufgießen und zu der einen Tageszeit oder je nachdem, was man vorher gegessen hat, schmeckt der gut und dann wieder nichts sagen. Und es kommt natürlich dazu, im Teeladen haben sie einen Wasserfilter. Das stimmt. Bei mir zu Hause habe ich keinen Wasserfilter, da merkt man schon den leichten Unterschied. Ja. Und jetzt kommt noch dazu, wir sind ja hier nicht im Süden von Berlin, sondern wir sind im Norden. Genau, hier in das Nordwasser, stimmt, ja. Und wir das Nordwasser bekommen und das ist noch härter. Genau, das ist schlechter als das Südwasser. Und deshalb wir haben keinen, eigentlich für die Feintees. Wir hätten hier noch so einen Wasserfilter, aber ich habe keinen. Hätte man kaufen müssen. Ja, hätte man tun können, das stimmt. Ja, aber dann weißt du. Ich habe ja demnächst einen bei mir in der Küche, also obwohl ich ja Südwasser habe, werde ich demnächst noch einen Permanent-Wasserfilter für in meiner Küche haben. Ein Filtersystem, was ich direkt an den Haupthahn anschließe. Ja. Und dann gibt es drei Stellungen, warm, kalt und gefiltert. Ah ja. Dann werde ich demnächst mal in Betrieb nehmen, also nicht, weil ich es brauche, es gerade irgendwie gerade hat sich ergeben, ich habe das Ding gerade da. Du hast das günstig bekommen. Und habe da ganz viele Filter davon bekommen, so ein Filter hält auch wohl ein halbes Jahr und ich will es einfach mal jetzt ausprobieren, so einfach mal Interesse halber mal. Ja, aber denk dran, die müssen immer feucht gehalten werden, wenn du ihn länger nicht benutzt, wenn die trocken werden. Nee, der ist im Wasser die ganze Zeit. Das muss er auch. Also genau, der ist ganz wichtig. Ja, das ist so ein Moment, sonst ist so ein Gastroteil, weißt du? Ja, ja, sonst sammeln sich da die Bakterien. Bakterien und, Das ist ja so auch dieses Trügerische bei diesen ganzen Wasserfiltersystemen, wenn die Leute da nicht wirklich ganz penibel drauf achten, dass der Filter gewechselt wird, ist es ein perfekter Nährboden für Keime. Das heißt, dann wird man eher, kriegt man eher schlechtere, also kriegt man eher Probleme als gutes Wasser. Mhm. Na gut, beim heißen Tee werden die abgetötet. Ja, wenn du natürlich bei 90 Grad aufgießt, ja. Alles, was so bei bis 60, 70, da ist natürlich schon. Wie gesagt, ab 60 ist eigentlich, sagt mein Hautarzt, muss ausreichen. Ich war nicht so ganz überzeugt, dass die Pilze dann alle absterben, aber naja. Pilze sind gesund. Genau. Okay, geht's weiter? Ich muss das mal hier wegschütten, sonst habe ich zu viel. Tee-Intus, Also ich mische die jetzt hier mal sonst. Genau, mach ein bisschen hier im Blend. So, noch einmal Darjeeling. Genau. Den 2016. Ich brauche nur das Wassermacher. Jetzt mal auffüllen. Aber du kannst vielleicht auch nicht ganz so viel, weil wir schütten ja quasi immer die Hälfte immer weg. Ja, aber die Kanne ist eigentlich ein bisschen groß. Dann müsst ihr mal mal vernünftige Dinge erzählen, wenn ich jetzt Wasser hole. Ja, können wir machen. Na, ist wir doch haben Wasser. Ja, wir haben noch Wasser. Da warte ich nur, das extra aufzuschütten. So. Aber ich würde schon mal den Tee einfüllen hier. Ich gebe dir schon mal den zweiten. Den zweiten Darjeeling ist diesmal von der Teehandelsfirma Ronnefeld. Tea Excellence since 1823. Auch hier kommt die 23 zum Vorschein. Nicht, dass es wie es scheint. Mhm. Der hat die S da vorne dran. Das ist quasi die Qualitätsstufe über dem, was man haben möchte. Hier steht drauf, mach erstmal vielleicht und dann kann ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, 30 Euro gekostet, dieses kleine Paket da. 50 Gramm? 100, nee, 100. 100 Gramm. 30 glaube ich nicht, aber nee, 30 aber, nicht. Aber fast. Aber es war teuer. War über 20 Euro auf jeden Fall. Und ich krümel. Mal wieder. Oh Gott. 5 Euro im Müll. Wollte gerade sagen. Gefühlt schon. Ich krümel immer bei Tee. Ja, jetzt sind wir alle auch sehr Marie gespannt. Nicht nur der Piet. Genau, hier steht drauf, das ist nur der allgemeine Druck. Vorne ist ja dann, kommt immer dann dieses Etikett drauf, das ist auch bei diesem Teeladen. Die haben meistens so eine Standardverpackung und dann kommt, je nachdem, was für eine Teesorte man nimmt, machen die dann das passende Etikett drauf. Ein fein gearbeitetes Blatt mit grün-brauner Farbnuancen und silbernen Tipps. Was sind denn silbernen Tipps? Sind das wirklich die Spitzen? Das sind so ein bisschen, das habe ich vorhin beim weißen Tee noch vergessen zu sagen, da sind so Pflaumen unter den Blättern, die sehen auch sehr silbrig aus. Mhm. Und das sieht man hier auch. Aber hier auch. Ja, so stimmt, ja. Verarbeiten noch sehen. Ja. Und manche Blätter davon sehen halt noch so dezent grünlich aus. Wunderbar frischer, fruchtiger Floraduft Duft mit orangengoldenen Tassenfarbe, exzellent ausgewogene Qualität, frisch, feinblumig, leicht süßlich, voll aromatisch mit Anklängen von weißen Weintrauben und reifen Birnen. Ja. Und sagen die auch einen Löffel, glaube ich, pro Tasse, wenn es jetzt nicht, weil der Aufkleber drauf ist. Müssen wir hier zu unterzukratzen so ein bisschen. Ja, einen Löffel pro Tasse, 2 bis 3 Minuten ziehen lassen. Und ja, hinten drauf steht da drauf, dass man halt mit kochendem Wasser übergießen soll, also mit sprudelndem kochendem Wasser übergießen, so halten sie ein wohlschmeckendes und einwandfreies Getränk. Ja. Kannst du was zu Ronnefeld allgemein sagen? Kennt sich da jemand mit der Handelsfirma aus? Wenig. Das war mit der Hauptlieferant von unserem Teeladen, aber ich weiß wenig darüber. Also so gefühlt würde ich sagen, es sind so die bekanntesten, die ich jetzt so als Brand kenne, die da unterwegs sind. Ich kann mal gucken, was die Kollegen Ronnefeld machen. Ja, genau. Also jetzt sieht er gerade und man sieht auch schon so eine goldene Färbung, auch wieder etwas heller als der. Also ich glaube, der zieht immer nach. Der andere war am Anfang auch. Am Anfang war der auch sehr, sehr, sehr hell und dann hat er. Ja. Genau. Ronnefeld, selected tea since 1823. Sitz Frankfurt am Main. Mhm. Ich dachte, das wäre jetzt was Englisches. Ich hätte sie im Norden eher vermutet, zu Bremen und so. Ja, finde ich auch. Genau. Meine sind überraschend. Das Teehaus Ronnefeld ist einfach auf orthodox hergestellte Tees spezialisiertes Handelsunternehmen, sitzt in Frankfurt am Main. Der Markenname wird von allem in der aromatisierten Grünteemischung Morgentau verbunden. Okay. Mhm. Johann Tobias Ronnefeld. Morgentau? Mhm. Morgentau, Martin? Ist das nicht dieser, ja, ja, den wir nicht so mögen? Den wir nicht so mögen, ja. Der Blümchentee. Ja. Okay. Es bei der Deutschen Bahn gibt. Was ist das für ein Link da drüber, Peter? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwie, was noch sein, dass es von mir im Zwischenspeicher war. Mal draufklicken. Achso, nee, das war was anderes. Das habe ich, glaube ich, falsch reingemacht. Genau, man sieht jetzt schon wieder, er ist ja schon nachgezogen. Also von der Farbe her ist er doch jetzt nochmal nachgedunkelt. Na, die schwimmen nicht doll genug. Was schwimmt nicht doll genug? Die Blätter. Okay. Ja, ist eine weitere Einschränkung hier, dass wir den natürlich jetzt in diesen Papierfilter haben, aber es ist einfach. Ja, ich hatte zwar einen Filter dabei, einen anderen, aber der Durchmesser passt nicht zur Kanne. Ja. Ich hatte noch überlegt, ich hatte mir jetzt extra so Filter gekauft, die du an der T-Klasse so an die Seite anklippen kannst, aus Edelstahl, so ganz klein, genau für eine Portion. Ja, so ganz klein ist auch nicht gut, die brauchen ja viel Platz. Ja, wenn du so eine kleine Tasse hast, würde das schon passen. Ja, ja. Ich hätte zu Hause einen anderen gehabt, aber irgendwie. Ja. Aber hast du nicht noch diesen großen Plasten? Ich habe die großen, ja, ja. Hast du doch hier, du hattest doch hier einen vorhin. Ja, aber der hat so... Ja, na. Naja, ist egal. Lass uns das ist jetzt, glaube ich, besser. Können den Plastik so vielleicht große, nehmen. Der hat so große Löcher. Aufguss. Ja. Ja. Könnt ihr mal zeigen, Martin, was ich da jetzt gekauft habe? Das sind ja auch große Blätter, da passt es dann schon. Mhm. Guck mal, die habe ich mir jetzt gekauft. Die lassen sich auch super reinigen. Schauen wir mal. Also wir haben ja diese, du hast die zu Hause doch auch, die aus dem Teeladen, diese. Ja, ja. Diese Mehrfachdinge. Ich schütt mal, mach nur mal weiter. Ich schütt mal das Teezeug schon mal weg, bring frisches Wasser mit und dann bin ich gleich wieder da. Ja, okay. Wir sind hier noch zu lange. Ja. Wir haben die Uhr im Auge. Wir haben die Uhr im Auge. Wie lange er zieht. Genau. Jetzt reicht es. 3 Minuten. Ja, höchstens. Ja, es sind nicht ganz 3. Ja, das soll das passt schon. Goldgelb. So, ja, Maha. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Goldgelb. Der ist aber ein bisschen dunkler ist der eben. Ja, ein bisschen dunkler ist er. So. Ja. Du kriegst auch noch mehr, wenn du möchtest. Ah, wirklich toller Duft. Der riecht auch, also ich finde, er riecht aromatisch. Er riecht aromatischer, ja. Ja. Also man roch es vorhin schon an den Teeblättern, aber hier ist es noch intensiver. Ja. Ja, ja. Super. Super. Ja. Ich dachte, dass da vorne so ein Kalkfänger ist. Machen wir nicht. Die Krümel nicht mitkommen, aber Krümel kommt. Ja, Kalk ist schon ein gewisses Problem. Aber wir müssen, glaube ich, die Tür zumachen vom Fun und Rom, weil es in meinem Rücken Martin zieht. Im Rücken zieht. Zieht es im Rücken, okay, Entschuldigung. So, das ist jetzt schon der neue Darjeeling. Ja. Also der wirklich noch eine Qualitätsstufe nochmal höher. Der riecht etwas anders. Kräftiger. Oh, ist auch ein Geschmack bedeutend kräftiger. Ja, wow. Deutlich, also. Oh, mir fast schon zu kräftig jetzt. Muss man vielleicht weniger stark dosieren. Genau, ich glaube es auch, ja. Oder der ist zu stark, mir zu stark dosiert. Ich mache einfach noch einen Schluck Wasser rein, heißt es. Weil so schmeckt, finde ich, Darjeeling halt, wenn es gerade so ein feiner ist, der einfach, dann kannst du auch einen nehmen, der einen Beutel Darjeeling und einfach zu lang ziehen lassen, dann ja. Bist du auf dem. Auf dem ähnlichen Geschmack. Da muss man weniger Blättern Tee nehmen. Ja. Wer gezogen hat, da zwischen 2 und 3 Minuten. Also ist zu viel Blätter, glaube ich. Also ich würde ihn so trinken. Mir ist er damit zu intensiv. Dann finde ich, die ganze Filigranheit, die er hat, ist quasi eigentlich jetzt so durch den scharfen Nachgeschmack, der hat. Ja, der ist ein bisschen heftig, aber ich meine, das ist ein ausgezeichneter Tee. Man braucht halt nicht so viel davon, ja. Ist ja auch teuer. Ist ja das gut. Ist ja auch das Schöne an so einem hochwertigen Tee, dass du halt auch einfach dann mit mehr davon hast, gell? Ja. Also man merkt schon die feinen Nuancen, aber jetzt halt überwiegt halt die Bitterstoffe zum Schluss. Ne? Das ist zu stark. Ja. Siehst du, bitter finde ich den noch gar nicht. Echt nicht? So unterschiedlich. Also ich finde ihn schon bitterer als die anderen. Ja. Aber als vielleicht hätte man etwas weniger nehmen müssen, einfach weil der doch zu... Also der ist also halt sehr... Also ich hatte jetzt aber vom Verhältnis so ungefähr wie bei den anderen auch genommen. Ja. Ja, also man muss da weniger von nehmen. Ja. Also ist zu intensiv. Ich habe jetzt auch mit Wasser nachgefüllt, wird nicht besser. Also die Bitterheit ist schon drin, gell? Die ist schon, der ist halt schon jetzt so intensiv durchgezogen. Den kriegst du jetzt nicht mehr gestreckt. Ja. Ja, ist mir zu intensiv, kann ich eigentlich, finde ich, geht leider nicht. Geht leider nicht. Ja, dann nehmen wir den nächsten. Was steht denn als nächstes bei uns auf der? Ja, wir waren ja jetzt in Indien. Genau. In Indien gibt es natürlich noch andere Anbaugebiete. In Südindien gibt es noch welche. Müssen wir jetzt raussuchen, in indischen Teeanbaugebiete. Oder weiß Katja das auswendig? Na, Assam. Nee, Assam ist ja noch was Besonderes. Da kommen wir noch drauf. Ist auch Indien, genau. Also es gibt noch weitere Anbaugebiete und das bekannteste ist sicherlich Assam. Und Assam ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil dann eben eine andere Teesorte herkommt. Die man erst spät entdeckt hat. Im 19. Jahrhundert. Nämlich, das ist auch Camellia sinensis, aber Camellia sinensis assamico. Eine Mutation des chinesischen Tees, der aber in Assam heimisch ist. Und dort handelt es sich um einen sehr viel robusteren Strauch, der auch sehr viel höher wächst. Mhm. Also ich glaube bis zu 12 Metern, da hat also richtig Baumcharakter. Und der ist nicht nur robuster im Aussehen, sondern auch im Geschmack. Kommen wir aber noch drauf. Und es gibt noch weitere Teegebiete in Indien, die suchte ich gerade. Habe sie jetzt nicht im Kopf, aber gut. Aber wir lassen mal Indien beiseite. Und gehen mal über zu nach China. Nee, nach Japan. In China waren wir ja schon. Okay. Jetzt gehen wir nach Japan. Und wie gesagt, die japanische Teekultur, die dort autochthon ist, ist aus China gekommen, vor sehr, sehr langer Zeit. Und hat dann ein gewisses Eigenleben auch angenommen. Und da habe ich zwei mitgebracht. Einmal auch einen Flugtee, dieser Yanagicha. First Flush Green Tea, also ist jetzt grüner Tee, der halt anders gemacht wird. Also schwarzer Tee wird halt fermentieren gelassen, also es oxidiert sehr stark. Und beim grünen Tee wird das direkt unterbunden. Der wird also sofort verarbeitet. Also weißer Tee, das ist ja anfermentiert. Oolong ist auch so ein halb fermentierter Tee. Und beim grünen Tee wird das Fermentieren ganz unterbunden. Das heißt also, der ist vom Charakter her ganz anders. Und und da habe ich eben diesen. Das ist auch ein Flugtee. Und zwar ein Bancha. Bancha sind Tees, die relativ wenig Koffein enthalten. Da wird vor allen Dingen auch die Stiele als das Blatt verwendet. Und dieser hier aus Miyazaki, das ist ganz im Süden von Japan, der wird möglicherweise auch beschattet. Das weiß ich aber nicht genau. Und den können wir auch mal ausprobieren. Da stand gerade oben drauf, 200 Milliliter Wasser pro Teelöffel. Und dann der erste Flush muss ziehen 90 Sekunden. Und der zweite und dritte stand drauf. Wir hatten doch die Teeuhr gebraucht. Aber wir haben Mobiltelefone ohne Ende. Wir haben doch auch hier so. Nee, die schöne Teeuhr ist das, die Tee. Ja, ich denke mal. Besser. T-Uhr ist zwar schön, aber Zeit ist doch das Gleiche von der T-Uhr oder von dem Smartphone. Genau. Und der soll 2 Minuten. Warte, nee, stopp. Hier steht's drauf. Also, der First Flush ist 90 Sekunden, der zweite bis zum fünften Flush 20 Sekunden. Aha. So steht's hier drauf. Kannst du nur. Kann ich gar nicht einstellen, Sekunden hier auf meiner tollen Smartwatch. Soll ich mal hier so ein richtiges Gerät mal zu. Immer ein richtiges Gerät, so ja. Zur Verfügung zu stehen, also 90 Sekunden. Naja, die. 20 Sekunden kann man ja fast zählen. Ja, aber 90, ich mache mal 90 Sekunden, warte mal. Dann machen wir das mal lange. 90 Sekunden. Wenn es noch heiß, ne? Denk genau. Dann, wenn es anfängt zu sprudeln. Wir können es ja vorher messen. Ne? Lass doch du erstmal das Wasser rein, dann messen wir die genaue Temperatur. Und dann kann man mit kaltem Wasser nach genau. Kein Problem. Das ist ja nicht das Thema. Also wenn wir schon so teuren haben. Dann machen wir es auch richtig. Ja, ist auch richtig. So. Sehe ich nichts, weil es beschlagen ist? Das ist für zu Hause, finde ich, recht unpraktikabel. So, es ist leider noch zu heiß. 70 Grad, über 70 Grad. Oh, fast 80 Grad. Oh, es wird so heiß, ich kann es nicht halten. Ja, das ist da im Holz. Ja, aber der Dampf steigt auf. Moment, wenn ich Finger. Ja, 80 Grad. Ja, dann nehmen wir mal kurz raus. Fuß. Ja, man kann doch. Ja, man muss den heißen Dampf, das hat unser Physiklehrer schon erklärt, den heißen Dampf oben wegkriegen. Ja. Mach doch mal, nimm doch einfach mal von dem kalten Wasser und füll doch das einfach. Genau, das ist doch ratzfatz. Das ist doch ratzfatz abgekühlt. Das sagst du so. Das sage ich so. Naja, gut, also müssen wir trotzdem hier so ein bisschen. Steck rein. So, also wir könnten noch was sagen zu der Anbaufamilie. Also wird ja wenig japanischer Tee exportiert, weil die so viel selbst brauchen. 70 Grad immer noch. Bisschen abkühlen lassen. Und wenige exportieren. Also hier die Familie, ich glaube, das ist die Familie Hayashi auch. Wo haben wir denn die Tee? Ach, da. Nein, das ist Morimoto, wie konnte ich? Morimoto, die Familie Morimoto, von dem ich auch den Karigane, wo habe ich den denn? Verschwunden. Na, da ist der. Nee, das ist aber nicht der Karigane. Doch. Marimo Karigane. Du hast doch aber zwei. Genau, ja, ist der Marimo Karigane. Aber der ist nicht, also den wir jetzt trinken, ist von der Familie Morimoto, die sind hier auch abgebildet, das Ehepaar zumindest. Also ganz aus dem Süden Japans. Und ja, dann können wir das gleich mal hier probieren. Ist auch bio-zertifiziert und alles. Und importiert von. Da steht hier gar nicht drauf. Das haben die selber gemacht. Marimo GmbH Frankfurt am Main. Genau. Ja. Okay. So. Ah, auf der anderen sind sogar alle japanischen Tee-Anbaugebiete drauf. So. Damals ist es ja auch Tee-Zeremonie. Genau, man muss ein bisschen warten. Japanische ist ja nochmal sehr speziell. Ja, wir machen hier die spezielle Phonodrom-Tee-Zeremonie mit langem Warten. Ja gut, aber das ist halt schon ein Grund, warum man sagt, Temperatur ist wichtig, sonst passiert ja genau das. Immer noch 62. Mit 62 darf ich das schon mal reinhängen, wa? Mhm. 90 Sekunden, warte Sekunde. Ich sagte gleich mal 90 Sekunden losgehen. Und zwar gehen die 90 Sekunden, sag mir, wenn du drin bist, und jetzt. 90 Sekunden laufen. So. Also, die südlichste Insel ist ja Kyushu. Also, nicht die südlichste Insel, aber die südlichste Hauptinsel Japans. Und da liegt auch das Teeanbaugebiet, und zwar im Osten an der Küste. Also, sehr weit weg von Fukushima für die Leute, die Angst haben, dass man sich da jetzt irgendwas Radioaktives holt. Außerdem sind natürlich die Teeimporteure sehr daran interessiert, dass Leute Vertrauen in den Tee haben, und Das wird auch alles sehr intensiv überprüft. So, man sieht jetzt, es ist halt ein Grüntee. Und zwar ein Bancha. Und der hat nicht so viel Koffein und gilt deshalb auch so als Kindertee so ein bisschen. Also den ersten Tee, den japanische Kinder trinken, sollte dann ein Bancha sein. Na, Ban heißt sowas wie gewöhnlich, also der einfache Tee. So, jetzt sind wir bei noch 25 Sekunden. Bin ich mal gespannt, wie er dann schmeckt. Das ist ja das Schöne auch an so einem teuren Grüntee, dass man halt natürlich dann, wie auf der Packung steht, bis zu 5-mal kannst du ihn aufgießen. Das heißt, du hast halt für, also 5-mal so viel von dem Tee. Ne? Noch 3, 2, ja, würde ich ja nicht verstehen. Hast du nicht sogar erzählt, dass die Chinesen, du hast auch mal so eine spezielle chinesische Teekanne gekriegt, ja. Piet? Ja, ja, bitte. Kannst du das mal anheben, bitte, dein Glas? Leider sind mir 2 davon kaputt gegangen. Das habe ich jetzt keine, hatte ich keine Lust mehr, nachzubestellen. Danke. Danke. Weil du hattest doch erzählt, dass die den x-tausendmal aufgießen. Ja, nur mit diesen wenigen Plastikprodukten, die sie da exportieren, das war nichts. Man merkt, der ist im Glas, sieht der so ein bisschen trüblich aus. Ne? So ein bisschen leicht trüblich von der. Aber eben so ein bisschen, ja, so krass grün eben. Gelbgrün. Riecht ganz anders, riecht ganz grasig. Ja, ist wirklich, riecht wirklich sehr grasig. Mhm. Ja. Also wie gesagt, niedriger Koffeingehalt. Deshalb eben auch für Kinder geeignet. Reich an Gerbstoffen, aber enthält auch Eisen und Kalzium, ist also tatsächlich gesund auch. Mhm. Sehr grasig, aber sehr gut. Aber für grünen Tee geht das mit der Grasigkeit. Mhm. Es geht. Ja. Also ich habe schon Schlimmere getrunken. Ich den auch. Ist relativ mild, genau. Ja, ist sehr mild. Also ich mag nicht unbedingt alle grünen Tees. Manche schmecken mir zu sehr nach Gemüse. Hm. Aber ich hatte mir gedacht, ich werde mal einen Bancha auch kaufen, weil man vielleicht am Nachmittag, Abend dann auch mal so ein bisschen einen haben will mit etwas weniger Koffein. Mal gucken, wie heiß das Wasser erstmal ist. Jetzt hat es ja unter 60 Grad. Jetzt ist das Wasser alle. Ja, ist ja kein Thema. Wir haben noch Wasser da, ist ja kein Thema. Ja. Beim zweiten Mal nur kurz. Genau, 20 Sekunden. Ich habe schon, hab schon den Timer laufen. 40, ich habe mitgezählt. Nee, noch 8 Sekunden, 7. Stimmt nicht. Doch, ich habe genau auf 20 Sekunden gedrückt, als du reingestöpft hast. Ich habe gezählt. Nee, dann hast du falsch gezählt. Ich würde mich da auch besser auf die Messgeräte. Technik, genau, als auf Katjas Taktgefühl von ihrer. Ich mache das immer aus dem Bauch raus. Und die Wikipedia weiß übrigens, sehe ich gerade, dass man den Bancha im Gegensatz zu den meisten anderen Grüntees bei 90 bis 100 Grad aufgießen soll. Okay. Naja. Steht das auf der Packung? Nee. Auf der, welcher? Auf der. So, wer möchte jetzt den zweiten Aufguss? Auf meinen zweiten Aufguss? Wenn ich den Schluck. Danke. Ah. Hier auf der Packung steht bei dem Empfehlung für Wassertemperatur 60 bis 70 Grad einen Teelöffel für eine Tasse Schale. Ja. Erster Aufguss zur 1 Minute, Ziehzeit, und dann zweiter und dritter Aufguss 10 Sekunden. Ne? Bei anderen. Vom Geruch her ist ja immer noch schön. Ja. Oh, ich finde den zweiten Flasch besser. Ja, das ist meistens besser. Ja, das merkt man diesmal auch. Ja. Die Japaner schütten oft auch den ersten Aufguss weg, gell? Unter Umständen, ja. Ja. Mhm. Der zweite ist definitiv besser. Ja, wirklich gut. Ich glaube, ich würde mir den aber nicht kaufen. Ich glaube, der Karigane ist ja, mehr meins. Kommen wir gleich noch drauf. Nee, wirklich. Ein zweiter Aufguss noch milder. Mhm. Noch stimmiger, würde ich sagen, vom Gesamteindruck. Ja, ist doch sehr schön. Wir hätten die Black Pearls mitbringen sollen. Der hab ist, ich nicht. Müsste ja, ich sein. Auch noch nicht. Der hat so, es gibt so manche Tees, das sind nicht viele, die haben so, die schmecken dezent süß. Mhm. Also ich fand ja der... Ohne dass da irgendwas drin ist. Ja, ja, da fand ich ja beim weißen Tee, fand ich das auch, dass der sehr süß schmeckte. Also fand ich schon. Fand ich jetzt also nicht. Ja, der ist anders süß. Der hat so ein Honigaroma. Mhm. Aber das ist ja auch ein Oolong. Ich hatte eigentlich gedacht, weil wir ja so viel nicht trinken können, dass wir für die zweite Folge uns die Oolongs mal vornehmen. Ja. Mhm. Dass wir dann Oolong nehmen, vielleicht auch gelben Tee nehmen. Also mal noch mal so andere Arten. Ah, dieses Pflaster jetzt. Gelber Tee haben wir auch. Der ist auch sehr lecker. Also das können wir dann mal für die zweite Folge machen. Mhm. Also so. Gelber Tee ist ja eigentlich eine Oolong-Variante. Okay, jetzt kommt der zweite grüne Tee. Der ist jetzt tatsächlich von der Hauptinsel. Das Anbaugebiet liegt in der Nähe, also östlich von Osaka, also südlich von Tokio. Das ist Kadigane, also Premium Kokicha, und das ist von der Familie Hayashi, die sind auch wieder hinten abgebildet mit dem Opa und den Kindern, also links die Großeltern, das junge Paar, vorne die Kinder der jungen Hayashis. Das machen die immer sehr so familiär. Ja, der ist schon etwas älter. Der ist aus der Zeit vor Fukushima. Okay. Und ich habe den noch. Ich habe ja nur noch einen kleinen Rest davon. Ich hatte ihn extra aufbewahrt, weil das der erste Tee war, den ich im Teeladen bei TTT gekauft habe. Und ich war ja früher nie so der Grünteetrinker. Und dieser hat mich auf den Geschmack gebracht. Also dann haben wir da mit den Grüntees angefangen, uns durchzuprobieren. Ja. Das erzählt er mir jetzt. Ja. Nach 4 Jahren oder so. Also, hier kommt Wassertemperatur 16 bis 70 Grad, ein Teelöffel für eine große Tasse oder Schale, ein Aufguss circa 1 Minute Ziehzeit, zweiter, dritter Aufguss circa 10 Sekunden, steht hier drauf. Ja, und das ist ein gedämpfter Kokicha. Das heißt, der wird hinterher nochmal bedampft, also das Blatt. Das ist halt hier die Besonderheit. Und es hat mich sehr überzeugt. Was war das mal? Das erste Mal war 1 Minute? Ja. Genau. Bei wie viel Grad? Bei 60 bis 70. Ja, das ist immer die Temperatur. Mhm. Auch zu viel, gell? Willst du ein bisschen kaltes Wasser nachschütten? Och, ich muss ja erstmal den Tee kriegen. Bis dahin ist er schon abig. Ja, der ist natürlich jetzt schon vielleicht zu alt. Aber ich wollte ihn einfach, ich wollte einfach was davon übrig behalten als Vergleich, weil das dann die Referenz für mich war. Wie lange hält sich denn so ein Tee? Also, der darf keine Feuchtigkeit ziehen, klar. Keine Feuchtigkeit ziehen, der dunkel, hat ja keine Feuchtigkeit. Dunkel. Der war im dunklen Schrank und hat keine Feuchtigkeit gezogen. Mhm. Also von daher ist das müsste der eigentlich ist eigentlich völlig problemlos also sein, den noch zu genießen. Sag mal, dass ich mal die Blätter angucke, wie der aussieht. Ja, der. Also Kokicha Stiel und Kokicha heißt also Stieltee. Der besteht also wieder aus den Stielen und hat deshalb auch weniger Koffein in sich. Und der gehört jetzt zur Sorte der Sencha. Ja. Und das ist also praktisch die Hauptsorte von japanischen Tees. Also von daher. Und daher trinken wir jetzt so typisch japanischen Tee. Und genau 70. Also drei Viertel des in Japan angebauten Tees ist Sencha. Und auch, es wird sogar Sencha importiert aus China. Die machen also auch für den japanischen Markt nochmal Sencha. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Und das sagst du, der war so deine Offenbarung für die Grüntee. Ja, allerdings. Also das war sozusagen wirklich mein Einstieg. Nicht der Morgentau. Nein, natürlich nicht. Der Morgentau, also das ist doch furchtbar. Also bei den Deutschen Bahn ist das der einzig Trinkbare. Was hat er? Hast du jetzt? Den machst du rein, ich mach und fertig, und los. Eine Minute läuft. Bin ich mal gespannt auf den. Ja, ich bin auch gespannt. Ich mach mal die Packung wieder gut zu, dass er nach wie vor hier drin gut aufgehoben ist. Ich finde immer schön, dass sie halt so eine Karte drauf machen auf die Rückseite. Ja. Und du halt genau siehst, wo die, wo das Anbaugebiet ist. Wie viel stellen die davon her, würde mich mal interessieren. Also das ist natürlich so ein Familienbetrieb, das kann natürlich nicht alles sein, denke ich. Die müssen ja, dass sich das auch der Export lohnt, ja, da Unmengen an herstellen. Naja, frag mal nicht, wie teuer da diese paar Gramm waren. Ja, das kommt leider dazu. Das Einhard wüsste sowas alles. Das ist kein wirklich billiges Hobby, das Tee trinken. Nee. Deswegen gehen wir immer so gern zur Tea Time, wo die Tees alle den günstigsten Preis haben. Okay. Egal welchen du trinkst. So, eine Minute ist rum. Guck mal. So. Weckung, Zubereitung. Ich guck mal. Sag mal, hältst du mal hoch, bitte? Machst du dich hoch? Deine Tasse? So. Ja, na, ich kann das mit links anders nicht. Ja, danke, danke. Auch so ein bisschen so eine Trübe. Genau, Trübung drin. Danke. Das ist etwas ungeschickt, aber mit links geht das nicht besser. Der riecht meiner Meinung nach noch grasiger. Der im Geruch. Obwohl er in der Packung nicht so grasig riecht. Aber also den fände ich jetzt einen Tick süßlich riechend. Aber sehr mild. Oh, der ist noch milder als der andere. Mhm. Der ist richtig. Mhm. Schmecken tut er aber nicht grasig. Nee, schmeckt überhaupt nicht. Ich finde, der schmeckt ganz. Deshalb war das ja mein Einstieg in die. Der hat sogar noch so ein bisschen. Ich finde schon, dass er aromatisch Note. Schmeckt, ja. Eine fruchtige Note hat er. Ja. Doch, der ist. Der ist lecker. Sehr lecker. Guck gerade mal. Genau, der ist so ein bisschen. Durch diese Trübung macht jetzt auch so ein bisschen so ein cremiges. Der ist auch so ein bisschen nussig, finde ich, im Geschmack. Mhm. Irgendwie mal so ein bisschen. So Haselnuss ist da irgendwie. Ja. Kann nicht so viel Tee trinken. Naja, man merkt es auch schon, dass man viel. Ist er so gut, wie er schmeckt. So, ich mach mal den zweiten. Warte, 10 Sekunden und los geht's. Ja, schon der zweite Aufguss. Jetzt kommt der zweite Aufguss, genau. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Ich habe ja ausgetrunken zum Glück. Dankeschön. Man merkt natürlich jetzt, die Trübung lässt ein bisschen nach. Klar, ja. Weil natürlich jetzt die ganzen im ersten Aufguss die ganzen Trübstoffe rausgelöst wurden und dementsprechend der Tee jetzt etwas klarer wird. Vom Geruch hat er sich nicht verändert. Der ein bisschen heißer, kann das sein? Ist ein bisschen heißer. Ah, ja. Was sagt er dann, die Temperature? Da kommt ja ein bisschen extrem heiß vor. Das war jetzt schon so ewig abgekühlt. Ja, ich glaube, das täuscht auch immer, gell? Naja. Darum, naja. Das ist. Lass mal eine Sekunde stehen und. Ja, ist. Ja, 64 Grad hat er. Aber den anderen habe ich mit knapp 70 eben aufgegossen. Also er kommt mir heißer vor. Aber sehr gut. Ja, der Stängeltee. Ein Tee von der Stange. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Grundlage, um sich dann tatsächlich auch an grünen Tee zu gewöhnen. Ja, also ich glaube, wenn man so grünen Beuteltee kauft, ist der meistens wieder so schnell bitter. Ich gehe das mal entleeren und. Ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Ei. Langsam. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem eingesandten Tee, ne? Genau. Also, das ist ja japanischer Tee, wenn ich das richtig sehe. Und da gab es einmal hier so eine. Nee, ich glaube, du bist, hast es falsch. Ach, doch, doch, das ist das, was ist da, das, was hier festgeklebt war. Okay. Da ist hier so eine, das Etikett draufgeklebt. Da ist sogar ein. Ich glaube, das habe ich schon ausprobiert. Da ist so ein QR-Code drauf. QR-Code drauf, den man, der aber zu klein ist, der nicht erkannt wird. Ich versuche es nochmal jetzt hier in Ruhe. Soll ich schon mit meinem. Mit deinem modernen Gerät, genau. Mit meinem modernen Gerät der Technologie mal machen. Ah. Geht doch. Geht doch, hast du? Geht doch. Aber cannot open space. Open Page in App Store. Oh Gott. Was mag das denn sein? Oh Gott, ich habe einen Barcode-Scanner installiert. Ich glaube gar keinen Barcode-Scanner drauf. Und zumindest meinen Standard-Barcode-Scanner, glaube ich, habe ich gar nicht drauf. Webchat will er hier aufmachen. Nein, das will ich nicht. QR-Code. Ah, doch, macht er. Open im Browser. Bei mir macht er eine WeChat.com genau, Seite auf. Und jetzt kommt er wieder zu Play Store und möchte mir WeChat installieren. Will er bei mir auch, will ich aber nicht. Das will ich auch nicht. Hier steht auf jeden Fall eine Homepage. Auf die kann ich einfach mal gehen, gucken, was da geboten wird. Das ist chahuiw.com. Ich bin gespannt, was für Mail, wenn man sich da jetzt beim T-Surfen jetzt einfängt. Ja, ich kann es nicht lesen. Ich muss mal, glaube ich, hier mal den Google Translate Google.com benutzen. Ich und die ganze Webseite da mal reinmachen. Ich versuche es ja auch mal mit dem Google, wann da weiterkommt. Da gab es doch, Moment, da gab es doch von Google extra so ein, wo war das denn? Du meinst um, so, ich habe jetzt die Homepage auf Leserlisch von Chinesisch auf Englisch. Und, was? Bin gerade am, lädt gerade. One for eight, tea library, tea people, tea class, tea industry, TR. 20, ich weiß, das ist die Produkt, das ist doch, das ist glaube ich die Herstellerseite. Black Tea Story, Black Teas, Modern Tea People, Tea Life. Also scheinbar ist es so eine Art, kann auch sein, dass es so eine Art Community-Tee-Seite ist. Was ist denn das hier? Naja, es geht ja irgendwie um Community Management überhaupt. Mm. Tea Culture, also ich kann jetzt auch nicht sehen, die Sorte, was es ist. Das war jetzt, was wir jetzt rausfinden wollten, ne? Ja. Hat er uns was mit reingeschrieben, was für Sorten das sind? Nee, ich glaube nicht. Er hat nur geschrieben, dass das hier so Tee ist. Ich mach den mal auf und riech mal. Mach den mal auf. Und sonst haben wir noch diese hier, die auch nicht gut beschriftet sind, aber das ist, glaube ich, Schwarztee. Das ist einzeln verpackt, ja, so. Ist das loser Tee oder ist das Beuteltee? Nee, das ist loser Tee. Okay. So Einzelportion. Portioniert. Das ist, glaube ich, kein Schwarztee, Leute. Schwarztee? Nee, das ist kein Schwarztee. Ach, das ist Pu'er. Ah. Oh. Na, der ganz teure. Ja, dann den ich ja eigentlich fürs nächste Mal. Den nehmen wir fürs nächste Mal. Okay. Aber diesen machen wir. Pu'er dürft ihr ohne mich machen. Wir wollen ja das nächste Trinken. Mal noch Oolong Pu'er machen. Okay, dann mache ich den mal hier wieder schön zu, dass der. Ja. Wir machen bleibt. Den hier mal auf. Ach, mach du mal. Vielleicht mit der Schere. Ich sitze mit meinem Rheuma. Ich habe auch eine Schere. Du hast vielleicht eine Schere. Du hast doch so ein Schweizer Tool. Ja. Gut, dass wir Leute mit Schweizer Tool haben hier. So, ist zu. Schneid ganz knapp ab oben, dann kann ich nämlich hier noch, also von den Chinesische Schriftzeichen erkenne ich gerade mal China. Hast du die Translate-App drauf? Nee, die habe ich leider nicht. Die habe ich aber drauf. Dann mach du, schneid nur ganz knapp ab, damit wir das noch benutzen können. Ja. Translaten. Knapp genug? Ja. Ja, du solltest den aufgießen. So, translate von... die Masterin auf die Masterin. Chinese to English. Hier aber für ein komisches... Ist da noch was drin? Ha, nee, aber hier, guck mal. Ach, das ist zum Aufziehen. Guck mal, die hätten ja sowas zum Aufziehen mal gehabt. Ah. Was heißt denn Aufziehen? Na, hier dieser Faden. Ah, okay, verstehe. Ich wundere mich, was da für ein... Naja, aber so nicht geht's Teeballwerk auch. Ist. So geht's ja auch. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Das ist ein Schwarztee, ja? Den Herrn Professor daran lässt. Dann musst du nochmal Wasser noch mal kochen, weil es dann zu kalt ist. Da musst du mal ein bisschen Wasser noch nachgießen. Bitte. Naja, ist das ein Schwarztee? Das ist was Nadeliges. Nee, das ist reiner Nadeltee. So, mehr. Gib mal die Packung. Ich guck mal, dass ich das vielleicht mal übersetzt bekomme. Mit meiner App hier. Die sagt nämlich Folgendes. Oh, das ist ja ein ganz besonderes. Das ist irgendwas. Es gibt so Silver Needles. Yunnan Silver Needle oder so. Yunnan. Yunnan Silver Needle. Ich glaube, das ist auch so ein Titel, ich nicht. Ja, wir versuchen es. Ja, wir versuchen es. Was sagt deine Translate-App? Ich probiere gerade. Das Problem ist halt, das ist so eine Silberfolie. Das reflektiert ohne Ende. White of. Oh Gott, ich habe. Yunnan. Warte mal. Das reflektiert ganz schlecht. Also ich sage mal lieber nicht, wie viele Punkte ich dem Yunnan gegeben habe. So, ich probiere jetzt nochmal. Meinst du, das ist Yunnan? Ah, das ist so, muss ich das halten. Jetzt verstehe ich das erst. Das Problem ist, also das mit der App, das geht super. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass der Untergrund extrem stark, also silbrig ist und mit diesem. Wie heißt denn die App? Vielleicht kann ich mir die auch mal installieren. Das ist Translate Google App. Aber da kann ich keine Fotos machen, weil das kannst du. Northcon Account. Was? Ja, ja. Public One Split 3. Und ne. Tatsächlich. Long also according. Wow, hab ich irgendwie. Dann zeig mir nochmal die Packung, dann versuche ich es nochmal. Ich hab die Rückseite, glaube ich, ist nicht sehr. Ich glaube, man muss eher die Vorderseite machen. Ich weiß gar nicht, wieso der so hoch gelobt wird. Mir hat der damals nicht geschmeckt. Guck mal, das sind richtige Nadeln. Durchstößt hier diesen Beutel. Das piekt. Deswegen auch in so einer Alufolie. Genau, das erklärt das auch. Mit wie viel Grad? Wissen wir noch nicht, was für ein Tee das erstmal ist. Das ist ja das Thema. Na, jetzt bin ich gespannt. Hat er was gemacht? Da war noch einer drin, gell, davon. Vielleicht kann ich nochmal probieren zu scannen hier auf der Seite. So Dutch. Oh. Nicht so einfach hier. Hier. Ich habe letztens die App genutzt mit einem. Hier hätte ich eine Abbildung. Ming Classnet Content 3 Grams of C Lieng Ying Ging. Also guck mal, das kommt auch der Abbildung dem Tee recht nahe, die das. Ja, also. Das Aussehen. Silver Needle, daran erinnert mich. Country Gold Award, Rubin Shanghai. Am besten weißer Tee. Also hier steht drauf, 3 Grams, gibt's den, guck mal hier, Martin, bei mir kommt das raus. Gibt es so ein, irgendwas, was du kennst? Ming, Glasnet, Content 3 Gramm. Nee. Irgendwas mit. Also, Yingxi. Das links heißt chinesischer Tee, was von oben nach unten, wo ich das Diagramm für das Zeichen für China erkannt habe. Das heißt chinesischer Tee. Und rechts heißt Gold, irgendwas mit Gold. Gold Awarding Humming Chinese Tea. Da erkennt er nur Gold. Habe ich Gold nutzen und hell. Hell, heller Tee. Also hell ist ja deutsch. Nicht. Was habe ich hier? Das ist wahrscheinlich der Name der Teefirma. China berühmte Marke, okay. Also ich finde, der sieht sogar original aus wie die Silver Needle. Das wäre ein weißer Tee. Ja, und da unten, das ist die Herkunft. Also bei Hu Jinzhen? Jingjing ist offenbar die Herkunft. Ginseng? Ich habe einfach mal das, was ich jetzt hier gefunden habe, mal in mein, mal in meine Suchmaschine eingegeben. Tea & Co. Limited. Bei Ho Ginseng. Final 3 Gramm. Ja, ist aber mal. Aha. Wo, was ist das jetzt? Ich habe Silver Needle eigentlich. Ach so, ja, aber das ist es nicht. Ich guck mal. Nee, findest du nicht? Es gibt ja diese, es gibt ja diese Google-Bildersuche. Ich probiere das mal, ob ich die mal installieren kann, ob man das sowas findet. Chinesischer Tee auf jeden Fall. Das, so viel haben wir herausgefunden, chinesischer Tee. Ja, das haben wir davor auch schon gewusst. Google, nee, wie das? Photo Search hieß es doch immer, Image Search. Wie war denn das mit diesem Google? Also ich... So, jetzt wird gegoogelt hier. Die doch mal an. Ah, das ist halt die Herkunft. Jingjing ist die Provinz. Aua. Ja. Ja, Silver Needle, gut. Okay. Akupunktur. Jingjing ist der Herkunftsort. Autonomer Kreis der Xi-Nationalität. Bezirksfreie Stadt Lishui. Südchinesische Provinz Zhejiang. Das wissen wir. Zhejiang steht da und Jingjing. Also wir wissen die Herkunft und wir wissen, dass es goldener Tee ist. Es steht wahrscheinlich auch nur, oder besagt wahrscheinlich auch nur, dass es eine besondere Qualität hat. Ja. Und das ist die Chinas berühmte Marke. Und das ist chinesischer Tee. Also wir haben alles übersetzen können. Und hell ist der Tee und Nutzen hat er. Ja. Also wir tappen im Dunkeln. Ah, auf der anderen Seite stand ja auch noch was. Das habe ich vergessen. Genau, probier das mal zu kriegen. Ich probiere mal das als Bildersuche. Das geht ja irgendwie hier mit Bildersuche. Ich gucken nochmal. Nie waren wir so ratlos wie heute. Jetzt, genau. Haben wir schon mal Silver Needles irgendwas getrunken? Ja, haben wir schon mal Ginseng Silver Needle, genau, haben wir auch schon mal getrunken. Ich weiß es nicht. Ich finde, das geht in die Richtung vom Aussehen einfach. Ich meine, das ist sehr charakteristisch, dass das wirklich so kleine Dornen sind. Und sie sind, das sind ungeöffnete Blätter, die sind ungeöffnet. Pinsel. Könntest du es? Pinselmusik ist die Kurzinformation. Bogenpinselmusik. Hässlich? Hä? Ach so, ja. Die. Shen? Auch? Musik, na gut. Die Chaos, Asche. Meter, also. Verdächtigen, na gut. Ah, ich glaube, ich habe sie gefunden, warte mal. Sind es die? Ist das das Logo? Ja, ich habe es gefunden. Nee, oder? Nee, auch eine Nummer habe ich auch gefunden. Aus der staatlichen Produktion, ja. Ja, aus der Volksrepublik China, glaube ich, vieles in staatlicher Produktion. Muss das nochmal neu fotografieren hier. Das ist das Oberste hat er nämlich nicht erkannt. Ich bin auch noch sehr irritiert. Probieren wir mal diesen Translator. Das ist ja echt irgendwie zerklüftet. Gut. Hast du das als Übersetzung von Chinesisch auf Deutsch? Ja, versbar. Mach mal vielleicht Chinesisch-Englisch. Ich glaube, da ist vielleicht gegebenenfalls die Übersetzung auch besser. Okay. Also ich sag euch, das ist der Ginseng Silver Needles weißer Tee. Also, ihr könnt ja gucken. Der ist genauso zartfarbig wie unser allererster. Schöner Famous Brand. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die einfach so eine Nadel haben. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich habe hier noch was. Provinz. Jing. Meine Güte. Das ist ja echt hier. Ich weiß, wenn es auf welcher Provinz er kommt. Das ist schon mal gut, oder? Das hier aufklappt. Humming-Tee da. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So, bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Jetzt müsste bloß mal Also dieses Instant-Ding macht mich ja völlig verrückt. Warum? Du kannst Instant übersetzen und du kannst aber auch. Es ist ein Humming-Tee, habe ich gefunden. Famous aus dieser Provinz. So. Guck ich, ob ich die genau. Ich habe sogar in der Teepedia was gefunden darüber. Die gibt es nämlich auch. Humming-Tee. Humming Tea or White Tea, Famous Tea, bla bla, guck mal hier, Martin, ich schick dir mal das, was ich gefunden habe. Ja. Im Telegram. Das da. Und das da, das sind so, was ich mit den Schlagwörtern und dann, ich sehe das nicht. Googeln konnte. Also ist auf jeden Fall ein weißer Tee. Ja. Das merkt man. Das ist ein weißer Tee, ja. Wir kommen am Schluss drauf, dass das einfach das ist Zhejiang Provinz, genau. Genau. Ja, das klingt doch nach. Das habe ich ja vorhin auch schon erkannt. Ja, ja, genau. Ja, das ist weißer Tee. Der riecht sehr schön. Is called white tea, syrup tea, or orchidean tea, genau. Humming, so bla bla. Tight and shape, smooth, color, bla bla. Schick mir das mal auf, Maha. Ja. Natürlich kann ich das mal beide schicken. Das ist kein Problem, oder? Ja, ich hab's ja schon. Eins. Kann ich ja weitergeschickt. Und zwei. Und das ist wohl hier die Bude, die es macht. Hui Ming. Ja, kannst du ja in die Shownotes auch. Ja, meinte ich dir auf jeden Fall, weil das ist ja. Da hatte uns mal Daniel vielleicht nochmal. Grünen Tee, aber hier steht White Tee, ja. Hätte uns vielleicht nochmal Daniel nochmal zwei, drei Hinweise geben können, ne? Ja. So, gibst du mir was, Katja? Aber gerne. Bin mal gespannt. Danke. Ist aber lecker. Sehr süßlich riecht der, gell? Ja, schmeckt auch sehr süßlich. Ist der andere Tee dann der gleiche, der da noch? Ich glaube ja. Ich glaube ja auch. Dem müsstest du mal ein Haar zeigen. Ja. Sehr lecker. Sehr lecker. Süßlich, sehr mild. Ja. Ja, na, da haben wir doch schon mal wieder was Interessantes entdeckt. Weil das würde trotzdem mit dem Silver Needles übereinstimmen, weil die Nomenklatur ist da ja auch nicht ganz einheitlich. Ja. Ne, wir nennen das dann Silver Needles, die Chinesen nennen das ja halt ganz anders. Ja, das ist mir auch schon mal passiert, als ein Arbeitskollege von mir in China war und ich habe ihm auch umgebeten, halt einen weißen Tee mitzubringen. Und im Teeladen konnten die das gar nicht so richtig, was ich wollte oder was ich damals aufgeschrieben habe, gar nicht so richtig zuordnen. Und hatten dann mir was anderes mitgebracht, also was die dachten, dass ich das war. Und es war auch das, weil scheinbar ist es da wirklich mit der Bezeichnung teilweise auch sehr unterschiedlich. Also auf jeden Fall schmeckt er sehr, sehr gut. Mhm. Also ganz ja, so zart lecker. Und trotzdem so aromatisch. Ich mag das. Twitter mal. Manchmal finde ich das, sind die Zarten so langweilig. Ja. Ich twitter mal dieses Bild von diesem Tee. Vielleicht hat ja ein Zuhörer. Ach so, ich muss mal den Twitter-Account von Genusskasten nochmal einrichten. Kann Chinesisch. Und kann mal jemand mal uns helfen und sagen, hey, das ist das und das. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch. Ja. Aber dafür haben wir ja auch die Freunde im Internet, ja, die uns da unterstützen können. Also, liebe Zuhörer, komm, gleich kommt das Foto. Könnt ihr dem Genusscast-Twitter-Account einfach mal nachgucken. Das ist das, was uns Daniel geschickt hat. Also wenn ich hier dieses Zhejiang lese, weißt du, und bei unserem Silver Needle Tee ist das nur andersrum, aber das mag ja auch im Englischen, im Deutschen. Wie rum schreibe ich diese chinesischen Provinzen? Ja, aber ich glaube, Yunnan ist ganz woanders. Doch nicht Yunnan. Der Silver Needle kam doch aus Yunnan. Nein, das sind zwei total verschiedene Tees, Yunnan und Silver Needles. Oh, also ich, um dir mal, den Silver Needle habe ich damals, Jinzen hier ließ. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich es richtig. Ja, das könnte der sein, ja. Und den habe ich mit 4 Sternen bewertet und den Yunnan mit 1. Ja, also. Ja. Das könnte der sein. Okay, haben wir was gelernt. Möglicherweise Silver Needle. Mhm. Was sagen? Ich schreibe mal, ich habe mal einen Twitter das mal. Das kannst du gleich mal retweeten, Herr Hase. Da haben wir ja gleich mal die volle Brainpower des Internets, was uns da helfen kann. Ich retweete das mal. Kennst du keine Sinologen oder so? Ja, doch. Aber ich denke, mit dem Internet geht das schneller. So, dann wird das gleich retweeten. Naja, das schließt sich ja nicht aus. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Siehe mal. Ha? Ja, da hast du recht. Ja. So, dann können wir aber weitermachen, damit wir müssen nicht warten. Genau. So, wie geht's weiter? Was haben wir denn als nächstes? Ja, wir wollten zum Schluss noch auf die britische Teetradition ein bisschen eingehen und haben sogar Beutel, allerdings keine normalen Teebeutel, sondern PG's Pyramidenbeutel. Genau, PG Tips. Genau, das ist aber trotzdem ein Broken Tee oder sogar CTC, was da drin ist, ne? Du warst das besser. Ich muss nachgucken. Ich habe ja jetzt nur aus meiner großen Packung welchen abgefüllt. Also das ist so der typische englische Beuteltee, den man eigentlich in jedem Supermarkt bekommt. Und der kommt aus, das ist Aber du hast in einem Beutel in der Regel immer die Fennings und den Dust drin, ne? Ja, ja. Also das ist ja. Klar. Also CTC oder noch kleiner eben Dust oder so. Wir können ja mal einen aufmachen. Also ich habe jetzt mehrere mit. Ach so. So teuer wird der nicht sein. Nö, PG-Tipps ist ja wirklich in Großpackungen. Kostet quasi ja geblüht. Ja, ganz fein. Also Dust wahrscheinlich. Ja, sieht aus wie Dust. Riecht aber gut. Ja, ich sag, ist sehr lecker, der Tee. Ja, der ist ein super. Also ich liebe den morgens so, den kann man mit Milch trinken, ohne Milch. Ich persönlich finde auch, dass der das nicht übel nimmt, wenn man ihn mal 5 Minuten ist übertrieben, aber etwas zu lange drin lässt. Bin aber jetzt bei deinen zu lange drin lassen. Lassen wir mal Heckbit ein bisschen raten. Was rate ich denn? Das ist ein Blend bestimmt. Der größte Teeproduzent ist? Indien. Nee. China? Natürlich China, ja, deutlich mehr als Indien. Der zweitgrößte? China? Nee, der größte ist China. Achso, dann der zweitgrößte Indien. Genau, der drittgrößte? Ich würde sagen nicht Japan, irgendwas anderes. Nein. Ceylon? Nee, nein. Wahrscheinlich aus Afrika, Kenia. Irgendwas Kenia, ja, genau. Ja. Kenia. Achso. Und dann kommt erst Sri Lanka, also Ceylon. Und dann kommt schon Vietnam. Oh, okay, hätte ich nicht gedacht. Ja. Stimmt, wir haben auch schon mal einen vietnamesischen Tee. Dann kommt schon die Türkei. Genau, ist ja auch, stimmt, auch große Teekultur, stimmt. Dann kommt der Iran, der jetzt weniger exportiert. Indonesien, Argentinien, Japan. Japan ist erst auf Platz 10. Ja, mit nur 84,8 Tonnen. 84.800 Tonnen. So. Also Export oder insgesamt Produktion? Die Produktion. Okay. Davon wird ja kaum was exportiert. Ich würde sagen. Das ist ja der Punkt. Wir haben schon sehr leckere afrikanische Tees getrunken. Und welches ist der größte Tee-Exporteur, der am meisten exportiert? Ich meine, die Chinesen brauchen ja viel für sich selbst, weil es ein Nationalgetränk ist. Nee. Kenia? Kenia. Echt? Ja. Ja, die trinken wahrscheinlich selber nicht. Die trinken selber nicht, nee, die exportieren praktisch. Haben die Briten nicht geschafft, ja. Was machen denn die Kenianer, was für eine Teesorten? Räubisch? Schwarztee, Schwarztee. Nee, Räubisch ist ja kein Tee. Assam wahrscheinlich, oder? Ich denke mal. Ja, zum Assam kommen wir jetzt, das ist also der Assamico, der Camellia sinensis Assamica, und das ist ein sehr dunkler Tee. Den trinken wir jetzt sozusagen zum Schluss, obwohl das eigentlich mehr so ein Frühstückstee ist. Aber wir wollten halt einfach mal eben was auch noch Kräftiges. Was Kräftiges und die Beutetee-Variante nehmen. Einfach danke. Den Kräftigen wollten wir zum Schluss nehmen, ja. Weil man sonst nicht mehr den Geschmack für den anderen Tee hat. Danke. Riecht halt typisch nach und das ist halt auch ein sehr günstiger Tee. Genau. Aber ein sehr guter, also ich trinke ja, auch gerne. Aber für, ja, eben. Englisch halt, den kann man auch dann mit Milch trinken. Den kann man immer, gut mit Milch trinken. Die anderen will ich immer pur trinken. Ja, ich finde den lecker. So morgens mag ich das mit den Beuteln gerne, wenn ich so faul bin und so im Halbschlaf. Und der schmeckt, der macht dann auch wach. Richtig, genau. Der riecht richtig lecker, so aromatisch auch und der schmeckt gut. Verträgt Milch ordentlich. Oder auch Zitrone, den kann man wirklich gut als... Wie man mag. Als Frühstückstee trinken. Ist halt sehr kräftig, gell? Man merkt auch von der Farbe her sehr kräftig, auch im Glas sehr, sehr. Ja. Also sieht fast aus wie ein Kaffee, wenn du so eine wenn du so eine Kaffeemaschine hast, eine normale. Naja. So ein bisschen, also guck mal hier, bei mir jetzt im Glas sieht das aus wie, naja, wie ein Kaffee. Beim dunkelblauen Glas. Also ich habe eine weiße Tasse, da sieht der nicht aus wie Kaffee. Ja, doch, wie ein dünner Kaffee. Ja, aber so Blümchenkaffee trinkt doch keiner. Ja, wenn du so einen Großautomaten hast, dann ist das so praktisch der erste Flasche. Wenn meine Mutter Kaffee kocht, ja. Genau. Das ist jetzt gemein. Ich glaube, so schlimm kocht sie nicht. Und ist halt der typisch englische Tee. Ich denke, ganz typisch. Also er schreit fast geradezu nach Milch. Scones, nach Scones. Shortbread, ja. Sandwiches. Genau, ja. Tea Time, genau. Ist ja jetzt auch fast. Ja, finde ich doch ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Kann man auf jeden Fall über sich ergehen lassen. Kann man. Ja. Ich auch so. Ja, jetzt habe ich hier noch ein paar Schuhe. Ja, wer mag an zwei Morgen denn noch zwei trinken? Ja. Da ist auch, die sind ja gemacht, eigentlich diese Pidgey Tips, das ist ja eigentlich für Kannen gemacht, das ist ja die Kannengröße, also immer für eine Teekanne. Natürlich, wenn man dann nur eine Tasse macht, früher rausholen, weil sonst wird das sehr, sehr stark. Ich merke bei dem immer, wie sich direkt dann auf der Zunge, auf den Zähnen ablegt, der Belag. Ich habe ja so einen großen Halb-Liter-Becher zu Hause, also auch so aus ganz dünnem Porzellan, aber halt halber Liter. Da ist das perfekt. Aber das sind Beutel für Tassen. Nee, ich glaube, die Pidgey Tips sind eigentlich für Nein, für steht auf der auf dem Dings auch drauf. Aber guck mal, das ist von der Menge doch viel zu wenig für eine Kanne. Die sind nur größer, die Beutel, damit er ein bisschen freier schweben kann. Das ist ja auch das Besondere an den Pyramidenbeuteln. Das ist eigentlich ganz schön auch. Ja stimmt, okay. Weil von der Menge ist, wie viel Gramm sind da drin? Ich habe jetzt keine so eine Briefwaage, aber ist ja auch nur so ein maximalen Teelöffel. Ja, aber kann man trinken. Aber ich merke jetzt schon, jetzt bin ich schon sehr aufgeregt. Ja, das ist. Ja, also wir müssen das Tee trinken, weil eigentlich. Ich finde, der Tee spült die Nieren auch gut. Ja, spült die Nieren und sorgt für Verdauung und alles. Also. Es gibt ja von den Pidgey Tips, da gibt es ja ganz viele. Also der Standard ist halt der Black Tea. Dann gibt es den auch als ohne Koffein-Variante. Da, die haben auch eine Premium-Range, die haben auch eine Grüntee-Range, die haben auch Früchtetee. Die extra machen quasi stark. So alles, was alles so passiert, ja. Würde mich mal interessieren, wie der Entkoffeinierte davon schmeckt. Bislang waren die alle eine Enttäuschung, die ich probiert habe. So, jetzt haben wir ja endlich mal die Tee-Anbaugebiete in Indien, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Darjeeling, vorderen Himalaya, also ganz im Norden. Sikkim ist praktisch direkt daneben. Ach, Sikkim Temi. Genau. Dann noch Terai und Dwars, die liegen auch bei Darjeeling. Und dann ist nochmal Assam, das liegt ganz im Osten. und zu beiden Seiten des Brahmaputra. Und da ist eben diese besondere Art des Tees. Dann gibt es natürlich noch in anderen Gegenden Indiens gibt es noch Teeanbaugebiete, zum Beispiel Nilgiri oder nahe von Nilgiri, Tee. Kerala. Im Westen und im Osten haben wir noch Orissa. Ja, das sind die Teeanbaugebiete. Nilgiri Kurakunda. Ja. Sehr guter Tee. Also das ist schon interessant. Ja. Nilgiri ist im Süden. Das ist eben im Süden Indiens auch noch. Also Tee wird da fast überall angebaut in Indien. Ja. Gut, haben wir wieder was gelernt dazu über Indien. Ja. Ceylon hatten wir jetzt so ein bisschen außen vor. Haben wir ein bisschen außen vor gelassen, ja, weil ich da jetzt auch keinen Tee hatte aus Ceylon, also aus Sri Lanka. Aber da gibt es natürlich auch sehr schöne Teesorten, das ist klar. Da ist auch interessant, das haben wir im Teeseminar gelernt, Ceylon früher ein Kaffee-Anbaugebiet war und dann ist die Kaffeeernte irgendwann mal wegen eines Parasiten kaputt gegangen und haben sie auf Tee umgestellt und gehören jetzt zu den großen Teeländern. Ja. Und Tee gibt es natürlich auch fair gehandelt und so. Dann gibt es die Teekampagne. Genau. Jedes Jahr, da habe ich auch noch Päckchen zu Hause gehabt, aber wir hatten schon zwei Darjeeling und das ist ja vor allen Dingen, Teekampagne ist ja vor allen Dingen. Das ist nur Darjeeling. Da soll eben auch nochmal fair gehandelter Tee verkauft werden. Ja. Und Deutschlands Teekultur ist auch nicht zu verneinen. Also wir müssen gerade nach dem Norden mal gehen, da müssen wir auch Assam-Tee mal. Assam-Tee wieder, das hätte man eigentlich bei Assam direkt schon sagen müssen. Im Norden die Friesen. Die ja den Tee dann auch, und beim Assam-Tee kann man es sehr gut machen, mit Kluntjes, also Kandiszucker trinken und etwas Sahne. Genau. Und auch eine friesische Teezeremonie kann auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und der ist eben auch sehr koffeinhaltig. Ja. Und bei meinen Aufenthalten auf Sylt habe ich immer schlecht geschlafen. Das lag nicht an den vielen Sorgen und am Nachtleben von Sylt. Ich war nämlich meistens im November dann, da war eh nicht viel Nachtleben. Aber es ist einfach, also es ist halt November, da will man Tee trinken. Und dann ist man halt, hat mal das ganze Koffein-Intus und dann ist halt nichts mehr mit Schlafen. Das ist halt schon schlimm, eigentlich. Ja. To be continued auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir wollen noch über Oolong und gelben Tee sprechen, auf jeden Fall. Dann müssen wir noch über aromatisierte Tees sprechen. Ja, Kräutertees noch. Jetzt auch ausgelassen, ich habe hier welche. Eigentlich keine Tees sind. Und Kräutertees, die keine Tees sind, das ist dann eine Extrasendung. Also wir machen noch zwei Sachen. Wir machen einmal, wie dann das nächste Mal, Oolong gelb und Pu'er, haben wir ja jetzt auch. Und vielleicht können wir die aromatisierten dann dazu nehmen. Ja, ich habe überlegt mal, ob wir über Mate-Thema sprechen. Also auch noch? Genau, also gerösteten und ungerösteten Mate-Tee. Das ist ja dann kein richtiger Tee, also der heißt denn nur so. Vielleicht können wir das mit den Kräutertees. Vielleicht mit den Kräutertees zusammen machen, ja. Das musst du ja nochmal zeigen lassen von Hauke, wenn man den Mate richtig. Was? Das, ich habe auch so einen Edelstahl, so ein Kupfer mit Leder. Halt ist es mit. Und dann mit dem permanenten Strohhalm, mit dem Filter drin. Genau, das ist. Ja, also das machen wir auch noch. Das machen wir bei den Kräutertees. Denn sonst geben die Kräutertees nicht genug her. Ja. Ich meine, es gibt zwar zig Kräutertees, aber das bringt ja nichts, wenn wir da jetzt alle. Über Kirschtee und über. Ja, ja. Also da machen wir das Kräuter- und also Mate-Tee. Beziehungsweise können wir da auch den Rooibos noch wieder zunehmen. Und das nächste Mal halt Oolong-gelber Tee und was gibt's da noch? Also diese ganzen. Tja. Also es gibt. Naja, wenn du die Ceylons nochmal irgendwie da, also die afrikanischen irgendwelche von da probieren möchtest. Also es gibt ja Nepal hatten wir auch mal. Nepal, Shang. Da wird uns noch was einfallen, müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Also es gibt so Himalaya-Pearls. Ja, das sind jetzt ja wieder Pearls sind ja das, dass sie so zusammengehören. Ja, ja, aber aus dem Himalaya halt, da aus der Region. Da wird man noch was finden. Oder so wie den Milky Oolong. Ja, also aromatisierte Tees. Aber nicht ja. Na, es ist ja. aromatisiert, also ja, der Maggi-Oolong ist, ist ja so ein Zwischending. Zwischending, genau. Er ist mit Milch bedampft. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, mit Oolong, gelben Tee und Pu'er haben wir schon eine Menge genau. zu erzählen. Zu erzählen. Und ich meine, wir müssen ja nicht einen Oolong nehmen, wir können ja da mehrere nehmen. Also damit füllen wir schon eine ganze Sendung. Ja. Würde ich sagen. Wo ich glaube, gelben Tee haben wir aus dem Teeland, gibt es nur einen, ne? So einen. Den Sonon Yellow Tee. Also wir können ja, wenn es zu knapp wird, machen wir halt auch noch die afrikanischen und kolumbianischen und also seltsame Anbaugebiete. Wir machen einfach so eine Folge, was man auch noch über Tee sagen kann. Genau. No? Dem anderen die Infusions. Ja, und dann kommen die Infusionen. Als dritte Folge sozusagen in der Tee-Reihe. Ja. Ja, ist doch super. Genau. Gibt es denn jetzt noch was, was wir unbedingt in dieser ersten Folge, in der Übersichtsfolge noch sagen müssen? Aber Übersicht haben wir eigentlich alles. Eine gute gegeben, oder? Ja. Ja. Ja, und, ich glaube, mir fällt jetzt nichts ein. Die Zuhörer, die noch Fragen haben oder was nicht ganz verstanden haben oder noch mal ein bisschen was erklärt haben möchten, die können uns ja gerne auf die üblichen Wege kontaktieren. Genau. Ja. Das ist ja nicht das Thema. Das stehen wir ja da gerne zur Verfügung. Genau. Und können dann die nächste Folge auch dementsprechend auch dann. Können wir auch alle unsere Fehler korrigieren, genau. die dahin eingesandt wurden. Genau. Und die Wünsche noch der Hörer mit reinnehmen, dann genau. haben wir da. Reinhard muss sich das anhören, ne? Genau. Dann können wir dann noch. Durch die Qualitätskontrolle. Korrektur hören. Ja. Kriegen wir noch Korrekturhörer, genau, dazu. Ja, das ist ja auch wichtig. Mhm. Ja, na sicher. Wir sind ja auch nur Amateure. Also wir werden nicht gesponsert, wir sind nur Amateure. Naja. Wir trinken halt gern Tee. Ja, wir trinken halt gern Tee, das stimmt wirklich. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, danke, auch an die Live-Hörer. Genau. Und auch danke dann an die Podcast-Hörer. Danke an Katja, die uns heute hier assistiert hatte. Genau. Und würde ich sagen. Bald. Bis bald. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. So, dann können wir hier mal auf Stopp drücken.